Adolf Hitler, 1889 bis 1945. Teil 1. Die Jahre vom Anfang bis 1939. Ein Hörbuch aus dem Griot-Hörbuchverlag. Text Clemens von Lengsfeld. Sprecher Gerd Heidenreich und Gero Wachholz. Regie Wieland Haas. Meine Pädagogik ist hart. Das Schwache muss weggehämmert werden. In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Jugend muss das alles sein. Schmerzen muss sie ertragen. Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier muss erst wieder aus ihren Augen blitzen. Stark und schön will ich meine Jugend. So kann ich das Neue schaffen. Halt! Halt! Halt! Die Geburt hatte sich lange hingezogen. Wie tot liegt die junge Mutter zwischen den aufgetürmten Kissen, die das Blut auf dem Laken nur notdürftig verbergen. Schweißnass und dunkel kleben lose Strähnen an ihren Wangen. Neben sie hat man den Säugling gebettet. Seine kleinen Fäustchen presst er gegen das Mündchen. Sein zarter Haarflaum glänzt dunkel und nass. Jetzt hebt er sein Kinn und wendet das kleine zerdrückte Köpfchen in Richtung seiner erschöpften Mutter. Seine winzigen Nüstern scheinen zu schnobern und zu schnuppern. Seine hauchdünnen Lippen öffnen sich leicht und schließen sich wieder. Dann sieht man die rosige Zunge. Mühsam öffnet der Säugling sein rechtes Augenlid. Darunter, in klarem Blau, schimmert die Iris. Leuchtend, ohne grünen oder gräulichen Einschlag und ohne die schieferfarbene Umrandung, so dass der Ton um die Pupille fast entgrenzt wirkt. Die Iris zeigt die gleiche leuchtende Farbe wie die der Mutter. Später würde dieses Kind seinen strahlend blauen Blick gezielt einsetzen. Wenn er seinem Gegenüber lange in die Augen blickte und seine Lider dabei ganz langsam senkte, verlieh ihm dies unterschwellige Macht. Die Damen in seiner Umgebung, vor allem seine Verehrerinnen, gerieten dann ins Schwärmen. »Watzel«, flüstert die Mutter, ja, haucht sie mehr in Richtung des Kindes, »mein kleiner Watz, mein Engel«, dann sinkt sie in einen schweren Schlaf. Das Kind, das an diesem stürmischen Nachmittag im oberösterreichischen Braunau am Inn, man schrieb den 20. April des Jahres 1889, mühsam in die Welt geschoben worden war, wurde auf den Namen Adolf getauft. Adolf war das vierte Kind des Zollbeamten Alois Hitler und seiner Frau Clara und das erste, das überleben sollte. Niemand konnte ahnen, dass dieser Adolf eines Tages zum Synonym der entfesselten Begeisterung und des grenzenlosen Schreckens würde. Adolf Hitler selbst sollte später tüchtig an der Legende seiner Herkunft stricken. Sein Vater hätte sich aus den kleinsten Verhältnissen in den gehobenen und höheren Dienst der kaiserlichen und königlichen Monarchie Österreichs durch Talent und eiserne Strebsamkeit hinaufgearbeitet. Den anrüchigen Tatbestand, dass der Vater ein uneheliches Kind war, das mit dem Stigma »Vater unbekannt« behaftet viele Jahre lang den Namen seiner Mutter Schickelgruber trug, verschwieg Hitler konsequent. Und noch viel mehr dessen unklare Abstammung. So war Alois vielleicht gar nicht, wie lange angenommen, das Kind des verarmten und vagabundierenden Müllergesellen Johann Georg Hiedler, sondern das seines verheirateten Bruders Johann Nepomuk Hüttler. Diese Ungereimtheiten galt es zu verbergen. Denn wäre Johann Georg der Großvater Adolf Hitlers, hätte sein Vater mit Clara Pölzl seine Cousine zweiten Grades geheiratet. Noch enger wäre das Verwandtschaftsverhältnis mit Johann Nepomuk als Vater, dann nämlich wäre Alois der Onkel seiner Frau Clara. Denn Johann Nepomuk war der Großvater von Clara, möglicherweise aber zugleich auch der Vater von Alois. Wer von den beiden Brüdern auch immer der Erzeuger gewesen sein mag, Adolf Hitler war das Ergebnis enger sozialer Inzucht. Die Familie Hitlers war in nahe beieinander liegenden Ortschaften im österreichischen Waldviertel ansässig, eine Gegend, die unter den Landsleuten als besonders rückständig geschmäht wurde. Durch die im Nebulösen gelassenen Tatbestände heizte Hitler ungewollt das Tratschen über seine Herkunft noch an. Sogar von jüdischem Blut wurde geunkt, das zu einem Viertel in seinen Adern fließen sollte. Man kann es als eine Ironie der Geschichte bezeichnen, dass ausgerechnet der Mensch, der Jahrzehnte später von jedem Deutschen einen lückenlosen Arier-Nachweis verlangen sollte, selbst nie einen solchen Beweis erbringen konnte. Angeregt wurde die jüdische Version durch ein Foto von einem Grabstein, der auf einem Friedhof in Bukarest stand. Unter hebräischen Buchstaben prangte in lateinischen Lettern der Name Adolf Hitler, gestorben mit 60 Jahren im Jahr 1892. Auch rankte sich um das Leben seiner Großmutter Anna Maria Schickelgruber die Geschichte, dass diese als Angestellte in dem jüdischen Haushalt der Frankenbergers von ihrem Arbeitgeber schwanger geworden sei. Sie habe sogar Alimente von dem alten Frankenberger erhalten. Über diesen unterschwelligen Tratsch legte sich der Stereotyp des harten und widerstandsfähigen Menschen aus dem österreichischen Waldviertel, das Jahre später in der Wochenzeitschrift Das Reich so dargestellt wird. Vom 15. Jahrhundert ab sind die Sippen der Hitler, auch Hüttler, Hidler oder Hiedler, im nordwestlichen ursprünglichen Teil des Waldviertels nachzuweisen. Sie alle aus festem Stoff, ein hartes Geschlecht, gesammelte Kraft, treu im Beharren, kühn und kernig und dabei noch voll seelischer Glut. Aber weder konnte von Härte noch von gesammelter Kraft bei dem kleinen Adolf die Rede sein, denn er war von Anbeginn an ein Mamakind, abgöttisch geliebt und gehätschelt von einer Frau, die in der Ehe mit dem sehr viel älteren Zollbeamten, den sie Onkel Alois nannte, wenig Freude und Erfüllung erfuhr. Das Verhältnis zu dem humorlosen, strengen Beamten war von ihrer Seite von Unterwürfigkeit geprägt und stiller Verweigerung, indem sie ihren Erstgeborenen über die Maßen verwöhnte. Dies umso mehr, als sie auch noch Edmund, ihren jüngsten Sohn, mit nur 6 Jahren in seinen Kindersarg legen musste. Dass der kleine Adolf dadurch in einen fortwährenden Konflikt zwischen den Eltern geriet, sozusagen zwischen die Fronten, waren sich weder er noch seiner Mutter bewusst. Sie glaubte, ihn nach Kräften unterstützen zu müssen, womit sie ihn für die damalige, auf Gewalt und Einschüchterung basierende Erziehung ungeeignet machte. Diese war prägend für die Zeit und wird heute als schwarze Pädagogik gefasst. Deren Brutalität hätte er vielleicht ertragen lernen können, indem er ihr irgendwann mit einer gewissen Stumpfheit begegnete, wäre er nicht andauernd von der süßen Gegenwelt verführt worden. Schon sehr früh wurde so über ihn das Schicksal verhängt, dem Vater nichts recht machen zu können. Dieser argwöhnte gar Tücke und Dreistigkeit und strafte ihn dafür mit umso mehr unnachgiebiger Härte. Alois Hitler, der Zollamtsoberoffizial, auf diese Anrede legte der pedantische Beamte in dem titelhörigen Österreich Zeit seines Lebens größten Wert, war ein autoritärer und jähzorniger Mann, der sich an denen schadlos hielt, die seiner Meinung nach im Rang unter ihm standen. Und das waren in erster Linie seine Frau und seine Kinder. Seine Bestrafungsexzesse trafen auch den Familienhund, der selbst dann noch weiter gezüchtigt wurde, wenn er aus Angst auf den Boden urinierte und seine Beine in Demutshaltung nach oben streckte. Bei seinen ältesten Söhnen soll er beim Bestrafungsprozess eine mit Nilpferdleder bezogene Peitsche verwendet haben. Diese Peitsche sollte im Werdegang des Gezüchtigten noch eine große Rolle spielen. 28, 29, 30... Es war die Härte gegen sich selbst, die der so Gequälte als Lektion aus diesen Bestrafungen zog und die er später bei der ganzen deutschen Jugend unnachgiebig einfordern sollte. Wenn aber dieser Kampf unter den Eltern selber ausgefochten wird, und zwar fast jeden Tag, in Formen, die an innerer Rohheit oft wirklich nichts zu wünschen übrig lassen, dann müssen sich, wenn auch noch so langsam, endlich die Resultate eines solchen Anschauungsunterrichtes bei den Kleinen zeigen. Welcher Art sie sein müssen, wenn dieser gegenseitige Zwist die Form roher Ausschreitungen des Vaters gegen die Mutter annimmt, zu Misshandlungen in betrunkenem Zustande führt, kann sich der ein solches Milieu eben nicht Kennende nur schwer vorstellen. Mit 6 Jahren ahnt der kleine zu bedauernde junge Dinge, vor denen auch ein Erwachsener nur Grauen empfinden kann. Härte und Brutalität gehörten zu Hitlers Menschenbild. Er war überzeugt, dass der Mensch von Natur kein Herdentier sei und nur durch brutalste Gesetze dazu gebracht werde, sich zu fügen. Der Menschenstaat ist nur durch eiserne Brutalität aufrechtzuerhalten. Hitler, der schon als Kind eine gewisse Selbstgewissheit ausstrahlte, wurde durch seine guten schulischen Leistungen in der Volksschule zunächst bestätigt. Das lächerlich leichte Lernen in der Schule gab mir so viel freie Zeit, dass ich mehr die Sonne als das Zimmer sah. Es gibt ein unscharfes Foto, das den 10-jährigen Volksschüler zeigt, wie er mit keck verschränkten Armen in der Mitte der obersten Schülerreihe steht, das Kinn leicht erhoben und die Augen ein wenig zusammengepresst, mit einer für einen Jungen dieses Alters erstaunlichen Pose. Man kennt diese aus den hinlänglich bekannten Fotografien, die ihn als Staatsmann und als ambitionierten Führer eines kommenden 1000-jährigen Reiches zeigen. Aber er war auch ein feinnerviges Kind, das Menschen an ihrem Schritt erkennen konnte. Darüber hinaus prägte sich alles, was er einmal gesehen hatte, in sein fotografisches Gedächtnis ein, was ihm eine gewisse Überlegenheit gegenüber seiner Umgebung verschaffte. Jahrzehnte später sollte der hohe Heerführer mit seinem angeblichen Wissen über verschiedene Waffenarten verblüffen. In der Grundschule erntete er leicht lauter Einsern, was sich dann beim Übertritt in die Realschule allerdings drastisch änderte, denn nun begann die Zeit der Missernten. Schlechte Zensuren verhagelten dem Schüler die Stimmung, vor allem in Naturwissenschaften, Mathematik und Französisch. Und es kam noch schlimmer. Bereits die erste Klasse der weiterführenden Schule musste der unkonzentrierte und streckenweise faule Schüler wiederholen. Für das bisher erfolgsverwöhnte Kind ein herber Schlag. Er hatte hin und her gerissen zwischen den Extremen eines überaus strengen Vaters und einer ihn dauernd verhätschelnden Mutter, nie gelernt, systematisch zu arbeiten. Sein damaliger Deutschlehrer berichtete, dass dem Schüler Hitler zwar eine, wenn auch einseitige Begabung nicht abzusprechen sei, sich aber seine Arbeitslust auch rasch verflüchtigte. Hitler würde auch in diesem Fall Jahrzehnte später an einer passenden Legende wirken, indem er schlüssige Erklärungen für seinen schulischen Misserfolg fand. Was mich freute, lernte ich. Vor allem auch alles, was ich meiner Meinung nach später als Maler brauchen würde. Was mir in dieser Hinsicht bedeutungslos erschien oder mich sonst auch nicht anzog, sabotierte ich vollkommen. Man kann auch von einer selektiven Wahrnehmung des Knaben sprechen. Er lernte nämlich nur das, was ihn interessierte und was seinen vorgefassten Überzeugungen diente und diese untermauerte. Schon früh offenbarten sich in diesem Lernverhalten und in der Art, die Welt zu betrachten, die starren Züge eines Denkens, das nur in Bezug zum eigenen Ich in Gang gesetzt wurde. So war der Schüler Adolf schon früh anfällig für Klischees und Vorurteile. Er würde später behaupten, dass vor allem der Geschichtsunterricht an der Linzer Realschule sein Weltbild und Denken geprägt habe. Von dem dort unterrichtenden Lehrer, einem Herrn Dr. Leopold Pötsch, würde Hitler später in seinem Opus »Mein Kampf« ein gefühlvolles Porträt zeichnen. Dessen Methode, den Stoff zu vermitteln, kann man durchaus als modern bezeichnen. Er griff nämlich jeweils ein Tagesproblem auf, um dieses im Licht der Geschichte zu betrachten und auf diese Weise den Einfluss auf die Gegenwart zu veranschaulichen. Der so lobend Dargestellte weigerte sich später allerdings vehement, die Verantwortung für die von seinem Schüler vorgenommenen Übertragungen und Rückschlüsse in ihrer vereinfachenden Art und Weise zu übernehmen. Er hätte es wahrscheinlich als eine mehr als zweifelhafte Ehre angesehen, dass ausgerechnet er mit seiner Unterrichtsmethode dazu beigetragen haben sollte, aus Hitler einen jungen Revolutionär zu formen. Vor seinem 14. Geburtstag starb der gefürchtete Vater in seinem 65. Lebensjahr. Zeit, die verhassten Fesseln und die Kontrolle abzustreifen. In seiner Mutter fand er für seine Pläne, Künstler zu werden, zunächst eine Verbündete. Ihre späteren Appelle, doch etwas Vernünftiges zu lernen, verhalten ungehört. Ein weiteres Klassenfoto zeigt ihn 4 Jahre später in derselben Pose. Allein der selbstbewusste Blick fehlt nun und ist einem gewissen Missmut und einer misstrauischen Verkniffenheit gewichen. Die Mutter, die ihr Leben lang ihrem Gatten eine beflissene Unterwürfigkeit entgegengebracht hatte, war gegenüber dem aufsässigen Heranwachsenden, der ähnliche Jähzornsanfälle wie sein Vater zeigen konnte, machtlos. Seine Leistungen in der Schule waren nach wie vor schlecht, seine Versetzung erneut gefährdet, und nur dank einer Nachprüfung schaffte er den Schritt in die höhere Klassenstufe. Doch man legte ihm nahe, für die 4. Klasse die Schule zu wechseln. Hitler musste nun auf die 80 Kilometer entfernte Realschule in Steyr und wurde bei Pflegeeltern untergebracht. Auch hier fiel sein Zeugnis entsprechend mittelmäßig aus. Für Mathematik, Französisch und Deutsch hatte er ein genügend erhalten, in Turnen allerdings ein vorzüglich. Der Mann, der später bekennen sollte, dass es sein Lebenstraum gewesen sei, ein großer Architekt zu werden, erhielt in seinem schwächsten Fach, der darstellenden Geometrie, auch nur ein dürftiges Genügend. Wieder bekam er die Auflage, eine Nachprüfung abzulegen, und bestand schließlich die Abschlussprüfung im September 1905. Doch jetzt auch noch dem Wunsch der Mutter zu entsprechen und auf die weiterführende Oberrealschule zu gehen, war ihm zu viel. Eine Erkrankung, die Hitler später in Mein Kampf als schweres Lungenleiden dramatisieren würde, sollte ihm endlich die Erlösung von der verhassten Schule verschaffen. Der damalige Hausarzt, Dr. Eduard Bloch, stützte indessen Hitlers Legende von einer schweren Erkrankung, die ihn am weiteren Schulbesuch hinderte, nicht. Er vermerkte in seinen Unterlagen lediglich eine Mandelentzündung in Begleitung eines grippalen Infektes. Doch dem Patienten gelang es mit der ihm eigenen schauspielerischen Begabung, die Symptome für seine Umgebung eindrücklich zu übertreiben. Nach seinem Schulabgang führte er das Leben eines Nichtstuers auf Kosten seiner Mutter, die die Familie in Linz, zu der auch seine jüngere Schwester Paula gehörte, mit ihrer Witwenrente finanzierte. Weder Mutter noch Schwester nahmen Anstoß an diesem Faulenzer-Dasein. Im Gegenteil, sie verhätschelten ihn nachgerade und sahen seine Rolle als Hahn im Korb sogar mit einem gewissen Stolz. Hitler nutzte dieses Wohlwollen weidlich aus, kleidete sich wie ein Dandy, ging nie ohne Spazierstock und war häufiger Gast in Kaffeehäusern und im Theater. Auf seine Eitelkeit in Bezug auf seine Kleidung sollte er in späteren Jahren aus Imagegründen übrigens verzichten. Er verquickte das Leben des Müßiggängers mit dem eines Künstlers, indem er sich der Malerei und der Federzeichnung von architektonischen Entwürfen widmete. Eine davon war ein Zukunftsbild der Stadt Linz mit einem neuen Theater und einer modernen Donaubrücke. Diese ließ er 35 Jahre später tatsächlich dort errichten. Auffallend war zu dieser Zeit schon sein Hang zu Monumentalbauten im Stil vergangener Jahrhunderte. Er hatte zu dieser Zeit wenig Kontakt mit Gleichaltrigen. Eigentlich besaß er nur einen einzigen Freund, den Sohn eines Tapezierers und Polsterers, August Gustl Kubizek. Mit diesem schmiedete er großartige Pläne und lebte in einer Welt, in der Wirklichkeit und Fantasie fließend waren. Er konnte in einer seltenen Gabe seine utopischen Pläne mit einer solchen Genauigkeit und Anschaulichkeit, mit einer solchen Inbrunst und Überzeugungskraft vortragen, wie sie später für die Begeisterung ganzer Volksmassen von Nutzen sein sollte. Aber zunächst einmal hing ihm Gustl Kubizek an den Lippen und hörte den langatmigen Monologen seines Freundes geduldig zu, weil er von kritikloser und ungeteilter Bewunderung durchdrungen war. Die Musik Richard Wagners verband die beiden. Besonders eindringlich schilderte Kubizek in diesem Zusammenhang den Besuch der frühen Wagner-Oper Rienzi, die vom Aufstieg und Fall eines römischen Volkstribunen handelt. Hitler, in der ihm typischen Art, alles Geschehene auf sich zu beziehen, identifizierte sich natürlich mit der Hauptfigur und zerrte seinen Freund nach der Aufführung wie in Trance auf eine Anhöhe. Dort eröffnete er diese mit heiserer und aufgeregter Stimme, dass er vom Schicksal dazu ausersehen sei, das Deutsche Reich zu einen und groß zu machen. Erst 33 Jahre später würde er Kubizek gegenüber bekennen, in jener Stunde begann es. Die von der NSDAP veranstalteten Nürnberger Reichsparteitage, mediale Riesenspektakel mit ungeheurer Werbewirkung, sollten von da an immer mit der Ouvertüre aus Rienzi eröffnet werden. Hitler, der Wagner als seinen Vorgänger bezeichnete, was sicherlich zum Missverstehen des Komponisten und seines umfangreichen Werkes wesentlich beigetragen hat, war davon überzeugt, dass dieser der größte Prophet sei, den das deutsche Volk jemals gehabt habe. Hitler, der in Wagner eine Art Seelenverwandten sah, betrachtete Politik als eine Kunstform. Im Inneren davon überzeugt, ein Künstler zu sein, war Politik für ihn weniger von Inhalten als von der Ästhetik geprägt, mit der diese Inhalte vermittelt wurden. Damit sollte Politik für ihn auch ein Mittel der Selbstinszenierung werden. Im Winter 1906-1907 erkrankte Clara Hitler schwer und für ihren Sohn brach die schöne, geordnete Welt mit ihrer bequemen Lebensweise jäh zusammen. Die Diagnose Brustkrebs machte eine sofortige Operation notwendig, ein in dieser Zeit riskanter Eingriff. Nach Krankenhausaufenthalt und häuslicher Rekonvaleszenz, während der sie von ihrer Schwester Johanna, der buckligen Hanni-Tante, gepflegt wurde, besserte sich ihr Zustand zunächst ein wenig, um sich im Frühjahr wieder drastisch zu verschlechtern. Ihrem Sohn verbarg sie ihren Zustand so gut es ging. Jeden Tag suchte sie der jüdische Hausarzt Dr. Bloch auf, um ihre Wunde zu versorgen. Er war betroffen vom Schmerz ihres Sohnes und beeindruckt von seiner Fürsorge. Er würde 34 Jahre später in seinem US-amerikanischen Exil einem Reporter anvertrauen: Kein Mensch hätte damals auch nur im Mindesten geahnt, dass er einmal die Verkörperung aller Schlechtigkeit werden wird. Das Geschwür, ein Ulkus, hatte sich so in die Haut gefressen, dass die darunterliegenden entzündeten Fleischschichten zu sehen waren. Ganz im Inneren vollendeten die Metastasen ihr zerstörerisches Werk. Der Wechsel der Verbände musste der Patientin unerträgliche Schmerzen verursacht haben. Sie versuchte tapfer zu erscheinen und sich jeder Lautäußerung zu enthalten. Jeden Tag musste die mit Wundsekret und Eiter durchtränkte Gaze von dem Gewebe abgerissen werden. Das im Verbandsmaterial enthaltene Jodoform, das zur Desinfektion dienen sollte, brannte auf der Haut wie Feuer. Für Arzt und Patientin eine unvorstellbare Tortur. Am Schluss konnte das verabreichte Morphium kaum noch Linderung verschaffen. Im November 1907 traf Adolf Hitler aus Wien ein, um sich um seine Mutter und seine kleine Schwester Paula zu kümmern. Neben der Erkrankung der Mutter musste er mit einer ganz besonderen Niederlage fertig werden. Sein Projekt, Künstler zu werden, war zunächst einmal gescheitert. Selbstbewusst und von seinen Fähigkeiten mehr als überzeugt, hatte er sich im September mit einem Packen Zeichnungen in die österreichische Hauptstadt aufgemacht, um sich an der Allgemeinen Malschule der Akademie der Bildenden Künste zu bewerben. Die Aufnahmeprüfung war aufgrund ihrer hohen Anforderungen berüchtigt und gefürchtet. Die Konkurrenz war mit 112 Kandidaten, die der gleiche Traum verband, sehr groß. Zuletzt bestanden von 112 Prüflingen nur 28. Hitler kam zunächst durch die erste Runde, bei der zweiten aber fiel er beim Probezeichnen durch. Bei Sichtung seiner eingereichten Arbeiten attestierte ihm der Prüfer, dass aus diesen zweifelsfrei seine Nicht-Eignung als Maler hervorgehe. Aber seine Fähigkeit doch ersichtlich auf dem Gebiet der Architektur liege. Er bewarb sich daraufhin um die Zulassung zum Studium an der Architektenschule der Akademie, ein nutzloses Unterfangen. Hitlers Schlendrian und seine Ziellosigkeit rächten sich nun. Für die Aufnahme fehlte ihm ein wichtiges Detail, ein gültiges Matura-Zeugnis. Es war kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember 1907, als Clara Hitler gegen 2 Uhr morgens ihre Augen für immer schloss. Sie war erst 47 Jahre alt. Die Zeit zwischen 1907 und 1913 bezeichnete Hitler als seine Wiener Lehr- und Leidensjahre. In seinem Werk Mein Kampf beschreibt er sie so: Das danke ich der damaligen Zeit, dass ich hart geworden bin und hart sein kann. Und mehr noch als dies preise ich sie dafür, dass sie mich losriss von der Hohlheit des gemächlichen Lebens. An einem warmen, sonnigen Junitag, man schrieb den 28. des Jahres 1914, ereignete sich in der Balkanstadt Sarajevo ein Mord. Die Opfer waren hochgestellte Persönlichkeiten, ihres Zeichens österreichischer Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie von Chotek, Herzogin von Hohenberg. Diese Bluttat zog weitere Bluttaten nach sich und galt als Auslöser des Ersten Weltkriegs. Es würde zu weit führen, alle politischen Ereignisse im Einzelnen zu erwähnen, Geschehnisse, die von Eigenmächtigkeiten und Fehleinschätzungen geprägt und von dem schicksalhaften Zusammentreffen verschiedenster Interessen beeinflusst waren, befeuert vom brennenden Ehrgeiz der militärischen Eliten und getragen von naiver Begeisterung der Bevölkerung. Das bereits von dem eisernen Reichskanzler Otto von Bismarck geschmiedete Bündnis zwischen den Kaiserreichen von Österreich und Deutschland musste sich nun in der bevorstehenden kriegerischen Auseinandersetzung bewähren. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Versicherte seinem treuen Freund und lieben Vetter in Österreich, Franz Josef I., seine Loyalität in seiner berühmt gewordenen Ansprache auf dem Balkon des Berliner Stadtschlosses. Kommt es zum Kampf, so hören alle Parteien auf. Ich kenne keine Parteien und auch keine Konfessionen mehr. Wir sind heute alle deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder. Will unser Nachbar es nicht anders? Gönnt er uns den Frieden nicht? So hoffe ich zu Gott, dass unser gutes deutsches Schwert siegreich aus diesem schweren Kampfe hervorgeht. Längst lief die Produktion in den deutschen Waffenschmieden auf Hochtouren. Die führenden Köpfe der deutschen Schwerindustrie, Krupp und Thyssen, sahen dadurch ihre Hoffnung erfüllt, mit ihren kostspieligen Investitionen in hochtechnisierte Massenvernichtungswaffen endlich auch Gewinne zu erzielen. Doch davon ahnten die jungen Männer im feldgrauen Rock nichts, als sie in einer endlosen Kolonne durch das Brandenburger Tor in Berlin marschierten. Auch nicht die Frauen und Kinder, die die Straßen säumten und den Vorbeiziehenden Sträußchen zusteckten und ihnen zujubelten. Solche Szenen ereigneten sich überall im Deutschen Reich und in Österreich. Die Soldaten schauten dabei ernst und voller Zuversicht in die Masse der Umstehenden, erfüllt von ihrer Bedeutung und der diffusen Erwartung dessen, was sie nicht kannten, was man ihnen aber als etwas verheißen hatte, das sie gleich einem Stahlbad zu einem Manne schmieden würde. Sie bestiegen Güterwaggons mit der Inschrift »Zum Frühstück in Paris« und fuhren hinaus in eine ungewisse Zukunft. Sie waren dem Ruf ihres Kaisers gefolgt, der in den Extraausgaben aller großen Zeitungen am 7. August 1914 veröffentlicht worden war. In riesigen Lettern stand da »An das deutsche Volk«. Auch als Radioansprache wurden die Worte übertragen. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründen. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Deutsche und Franzosen, die Erz- und Erbfeinde, standen sich nun gegenüber, angefüllt mit einem ungewissen Hass und einem glühenden Furor, der sich in einer lang zurückgehaltenen Explosion entlud. Sie stürmten und stachen mit ihren Bajonetten aufeinander ein und wussten eigentlich während der ganzen Zeit nicht, warum und wie alles angefangen hatte. Aber auch an anderen Fronten wurde erbittert gekämpft. Die Bündnispartner Deutschland und Österreich waren am Ende von allen Seiten umstellt. Auch Hitler muss in München die Ansprachen des Kaisers gehört haben. Seit 1913 befand sich der 25-Jährige dort. Seine von ihm glorifizierte Wiener Zeit, die er als Lehr- und Leidensjahre bezeichnet hatte, waren zunächst nicht so von materieller Not geprägt worden, wie er selbst und lange Zeit auch die Geschichtsschreibung dargestellt hatten. Er hatte von seiner Mutter geerbt und von seiner Tante, der Hanni-Tante Johanna Pölzel, nicht unerhebliche Summen geliehen bekommen. Zudem erhielt er von der väterlichen Seite eine monatliche Waisenrente. Die ersten anderthalb Jahre lebte er davon recht auskömmlich. Nach dem Tod seiner Mutter nach Wien zurückgekehrt, wollte er für seinen Traum, Baumeister zu werden, in Zukunft hart und zielgerichtet arbeiten. Im Herbst 1908 stellte er sich der Aufnahmeprozedur an der Wiener Kunstakademie noch einmal. Es war nicht günstig für ihn, dass ihn die Professoren noch von der Prüfung im letzten Jahr kannten. Dieses Mal scheiterte er an der Klausur im Fach Komposition. Die Arbeiten, die er unter der Anleitung des in Wien lebenden Bildhauers Panholzer, der ihm Kunstunterricht gab, angefertigt hatte, durfte er gar nicht erst vorlegen. Ein Jahr später war auch noch sein Erbe aufgebraucht. Seine Unterkünfte wurden aufgrund seiner materiellen Lage immer kümmerlicher, bis er endlich in einem Obdachlosenasyl in Meidling, einem Bezirk an der südwestlichen Peripherie Wiens, landete. Er wechselte im Februar 1910 noch einmal das Männerwohnheim, in dem er in einem zellenartigen Zimmer untergebracht war. Allerdings gab es unter den Gemeinschaftsräumen auch einen Lesesaal, in dem sich Hitler mit seinen Mal- und Zeichensachen niederließ. Die Existenz des verkannten Künstlers war zu diesem Zeitpunkt das Klischee, das er für die Außenwelt bediente. Er traf in seinem letzten Wiener Domizil einen Mann namens Reinhold Hanisch und freundete sich mit ihm an. Dieser war eine etwas fragwürdige Existenz, die bereits im Gefängnis gesessen hatte und falsche Papiere benutzte. Die Arbeitsteilung zwischen den beiden funktionierte aber einwandfrei, wahrscheinlich weil sie so gegensätzlich waren. Neben dem schüchternen und linkischen Hitler, dem man die Herkunft aus der Provinz noch deutlich anmerkte, wirkte Hanisch wie mit allen Wassern gewaschen. Während Hitler von Ansichtskarten und alten Stichen ganz ansehnliche Kopien anfertigte, bot sich der Kumpan als Vertriebswerk an und verkaufte diese. Es waren vornehmlich jüdische Geschäftsleute, die Gefallen an den Bildchen fanden. Gefragt waren vor allem die Aquarelle von bekannten historischen Bauwerken. Später ging Hitler dazu über, auch Werbeplakate, unter anderem für kosmetische Erzeugnisse und Damenwäsche, zu entwerfen. Ein Karrierebeginn, der schon fast stereotyp wirkt. Wann wurde Adolf Hitler zu dem, der er später war? Zu einem radikalen Antisemiten, zu einem fanatischen Eiferer auf der Suche nach dem Lebensraum im Osten für sein deutsches Volk. Ein Mensch und sein Werdegang sind nicht die Summe ihrer Teile. Man kann den Ursprung nicht vom Endpunkt her zurückberechnen. Genauso wenig kann man voraussehen, wie sich ein Individuum entwickelt und welchen Verlauf dessen Leben nimmt. Viele herausragende Persönlichkeiten, im positiven und negativen Sinn, waren in Kindheit und Jugend ganz unauffällig und trugen weder Stigmata des Auserwähltseins noch Zeichen des Bösen. Was Hitler schließlich dazu bewog, Wien zu verlassen, die Stadt, mit der ihn nicht viel mehr verband als ein paar Bekanntschaften aus dem Männerwohnheim, war die Angst vor den Militärbehörden. Er hatte sich nämlich nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist zur Erfüllung seiner Wehrpflicht gemeldet. Und daraufhin war erst einmal 3 Jahre lang nichts geschehen. Allein er traute diesem Frieden nicht und setzte sich im Frühjahr 1913 ins benachbarte Bayern nach München ab. und damit seinen Fuß in das Land, von dem er immer behaupten sollte, dass es seines war, Deutschland. Bei seinem künftigen Vermieter, dem Schneidermeister Josef Popp, gab er hochstaplerisch den Beruf des akademischen Architekturmalers an. Er behielt in München zunächst die Lebensweise bei, die er auch schon in Wien gepflegt hatte, malte in seinem Zimmer Aquarelle und Ölgemälde und benutzte dabei Ansichtskarten als Vorlage. Nie malte er nach dem Original. Seine Arbeiten konnte er nun über eine Kunsthandlung verkaufen. Das bedeutete einen gewissen gesellschaftlichen Aufstieg. Sein ereignisloses Einsiedlerdasein wurde allerdings durch eine Vorladung der Münchner Kriminalpolizei jäh unterbrochen. Den österreichischen Behörden war es gelungen, Hitlers Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Daraufhin baten sie die bayerischen Kollegen um Amtshilfe. Es war der schauspielerischen Glanzleistung des auf diesem Gebiet unstreitig Begabten zu verdanken, dass es ihm glaubhaft gelang, den Polizeibeamten den kranken und armen Schlucker vorzuspielen. Bei der anschließenden Musterung am 5. Februar 1914 in Salzburg wurde diese Vorstellung durch das Ergebnis bestätigt, wegen schwacher körperlicher Konstitution vom Wehrdienst zurückgestellt. Nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers befand sich Hitler am 2. August 1914 in der wartenden Menge auf dem Münchner Odeonsplatz und vernahm die Kaiserproklamation. Der junge Maler, der nicht für den habsburgischen Staat fechten wollte, war nun bereit, für das Deutsche Reich zu sterben. Mir kamen die damaligen Stunden wie eine Erlösung aus den ärgerlichen Empfindungen der Jugend vor. Ich schäme mich nicht, es zu sagen, dass ich, überwältigt vor stürmischer Begeisterung, in die Knie gesunken war und dem Himmel aus übervollem Herzen dankte, dass er mir das Glück geschenkt, in dieser Zeit leben zu dürfen. Diesen pathetischen Überschwang hatte er übrigens mit vielen gemein, allen voran Schriftstellern und Künstlern, Thomas Mann, Ludwig Thoma, Franz Marc, Gerhard Hauptmann und viele mehr. Adolf Hitler meldete sich als Freiwilliger. Dass er eigentlich Österreicher war, übersahen die Bayern im allgemeinen Trubel. Nach seiner soldatischen Grundausbildung wurde er am 1. September 1914 in das königlich bayerische 16. Reserve-Infanterieregiment eingesetzt. Sein Kommandeur, Oberst Julius von List, fiel bereits im Oktober 1914 in der ersten Flandernschlacht, weshalb das Regiment hinfort ehrenhalber den Namen List trug. Über sein erstes Fronterlebnis, die Einnahme des Dorfes Geluweld Ende Oktober in Flandern, schreibt der Frischling Hitler in seinem Bekenntnisbuch Mein Kampf, dass sein Regiment mit dem Lied Deutschland, Deutschland über alles in der Welt vorangestürmt sei. Er führte über diesen Einsatz, den er als seine Feuertaufe bezeichnete, weiter aus. Nach 4 Tagen kehrten wir zurück. Die Freiwilligen des Regiments List hatten vielleicht nicht kämpfen gelernt. Allein zu sterben wussten sie wie alte Soldaten. Der Autor dieser Zeilen treibt die Selbstglorifizierung und Mystifizierung seiner Person rücksichtslos an der Wahrheit vorbei. Wenn er schreibt, von meinem ganzen Haufen bleibt nur mehr als einer übrig außer mir. Endlich fällt auch der. Tatsächlich waren etwa 10%, 13 Mann von etwa 140 bis 160 Mann, aus der ersten Kompanie gefallen, zu der Hitlers Zug gehörte. Jedoch beleuchtet diese Passage Hitlers Vorstellung eines Sozialdarwinismus, nach dem nur der Starke überleben könne und er als der Stärkste von allen. Das Kriegserlebnis prägte sein Denken in dieser Hinsicht. Insgesamt war ihm allerdings dieses einschneidende Erlebnis in seinem Opus Mein Kampf gerade einmal 25 Zeilen wert. Er resümierte: Das war der Beginn. So ging es nun weiter, Jahr für Jahr. An die Stelle der Schlachtenromantik aber war das Grauen getreten. Bei einem anderen Autor dieses Satzes würde man eine gewisse Erkenntnis vermuten. Ein Begreifen der Sinnlosigkeit, die sich Tag für Tag um die Kämpfenden herum abspielte, das Leiden und Sterben, die Vernichtung und die Auslöschung. Tatsächlich aber war die Erstürmung des flandrischen Dorfes die einzige Kampfhandlung an der Front, an der Hitler teilnahm. Danach begann sein Einsatz als Meldegänger, als er am 9. November 1914 zum Stab des 16. Reserve-Infanterieregiments versetzt wurde. Sein Einsatzort, die Etappe, befand sich einige Kilometer hinter der Hauptkampflinie. Zwar wurden die sich dort befindenden Stabsquartiere auch ab und zu von einer Artilleriegranate getroffen, aber dies war nichts im Vergleich zu der ständigen Todesgefahr, in der sich die sogenannten Frontschweine befanden, die unter Dauerbeschuss der feindlichen Maschinengewehre standen. Sein Einsatz als Melder kam seinem Naturell als verschrobenem Einzelgänger sehr entgegen, geborgen zwischen den Kameraden und doch allein. Der Gefreite Adolf Hitler, zu dem er bald befördert worden war, wirkte auf die anderen Soldaten ein wenig wichtigtuerisch, aber harmlos und ein wenig verrückt. Seine Kameraden vermuteten augenzwinkernd, dass seine Kopfläuse ihm den Verstand vernebelt hätten und hielten ihn für einen Schwätzer und ein lächerliches Großmaul. Denn er hielt schon damals verworrene Ansprachen. Dabei bezog er sein Wissen aus der Lektüre von Reklamheftchen. In seinen Reden war von Sieg und Veränderung der Gesellschaftsordnung die Rede und von der Errichtung eines freien Volksstaates. In seinen Aufzeichnungen betrieb er propagandistische Schönfärberei. Ich bin jetzt beim Stab als Gefechtsmeldegänger. In Bezug auf Schmutz ist es da etwas besser, dafür aber auch gefährlicher. In Witschäte allein wurden am Tag des ersten Sturms 3 von uns 8 Mann abgeschossen, einer schwer verwundet. Wir 4 Überlebenden unter Verwundete wurden nun ausgezeichnet. Hitler meinte das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, das ihm bereits am 2. Dezember 1914 verliehen worden war. Das Eiserne Kreuz erster Klasse sollte er für Tapferkeit vor dem Feind und persönliche Verdienste 4 Jahre später, am 4. August 1918, auf Vorschlag des jüdischen Regimentsadjutanten Hugo Gutmann erhalten. Aber der Gefreite Adolf Hitler, dem sein Rang auch während seines politischen Aufstiegs noch lange verächtlich anhing, war keiner von denen an vorderster Front, die jeden Tag, jede Stunde und jede Minute ihr Leben riskierten und direkt in die Mündungen der Gewehrläufe der Feinde blickten. Das Niemandsland zwischen dem eigenen und dem gegnerischen Graben betrug manchmal nur 25 Meter. Es waren vor allem die Kämpfer an der Westfront, in Frankreich und Flandern, die aufgrund ihrer Brutalität und der hohen Verluste an Mensch, Tier und Gerät den Namen Materialschlachten erhielten. In diesen Massenheeren, die aufeinander zugetrieben wurden, setzte man vor allem Soldaten ein, die gar keine oder kaum militärische Erfahrung hatten. In den Todeszonen zwischen den Gräben stiegen die Zahlen der Verletzten, Verstümmelten und Toten in die Hunderttausende. Das tief und dicht gegliederte Stellungssystem war ein undurchdringliches Labyrinth aus mehreren durch Stacheldraht gesicherten Schützengräben. Man hatte ganze Wälder abgeholzt, um die Gräben zu befestigen. Der Schützengraben war das bedeutendste Element dieses Stellungskrieges und wurde so zu einem Ort des Bangens und Wartens, des Betens und Hoffens. Dazwischen das leere und verwüstete Schlachtfeld. So trostlos wie die Umgebung waren auch die Tage der einfachen Soldaten, die von endlosem Warten und Langeweile, den immer gleichen Tätigkeiten, von Müdigkeit und Erschöpfung geprägt waren. Am Schluss fielen an der Somme, der verlustreichsten Schlacht im Ersten Weltkrieg, 1 Million Menschen. Neben den beiden Eisernen Kreuzen hat Hitler im Laufe seiner militärischen Karriere noch weitere Auszeichnungen erhalten: das Militärverdienstkreuz dritter Klasse mit Schwertern, das Regimentsdiplom für hervorragende Tapferkeit, das Verwundetenabzeichen und die Dienstauszeichnung dritter Klasse. Angesichts dieser Tatsache muss man sich fragen, warum er es nur bis zum Gefreiten gebracht hat. Hier finden sich in der historischen Forschung zahlreiche Erklärungen, die sich teilweise widersprechen. So hielten seine Vorgesetzten den künftigen Führer für Führungsaufgaben für nicht geeignet. Andere wiederum behaupteten, er selbst habe seine Beförderung abgelehnt, da ihm seine Ordonnanztätigkeit und seine Aufgabe als Meldegänger genügt hätten. Bis heute ist ungeklärt, ob nun Unfähigkeit oder mangelnder Ehrgeiz für eine fehlende Beförderung verantwortlich waren. Sein späteres Verhalten als oberster Befehlshaber der Wehrmacht entlarvt ihn jedenfalls als einen Pedanten, der entgegen seiner eigentlichen Aufgabe als Feldherr und Stratege alles bis ins Detail wissen und hören wollte, dabei aber schlecht delegieren und den Spezialisten nicht vertrauen konnte. Von daher glaubte er, alles allein entscheiden zu müssen. In der Zukunft würde dieses Verhalten zu Fehlentscheidungen mit katastrophalen Folgen führen. Am 11. November 1918 war für das Deutsche Kaiserreich der Krieg zu Ende. In den demütigenden Waffenstillstandsverhandlungen wurde die Niederlage für die Mittelmächte Österreich und Deutschland besiegelt. Nach dem Ersten Weltkrieg zählte man Tote im zweistelligen Millionenbereich. 2 in Deutschland, 1,3 Millionen in Frankreich, 1,5 Österreich-Ungarn, 1,8 Millionen in Russland, 0,75 Millionen in Großbritannien. Der Kontinent war ausgeblutet, die Menschen traumatisiert. Aber der Hass würde in Deutschland weiterleben. Nicht aus den Idealen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern aus den Idealen Friedrich des Großen, Pflichttreue, Ordnung und Gerechtigkeit, ist Preußen und Deutschland die Kraft erwachsen, in diesem Drehe einer ganzen Welt von Feinden siegreich die Stirn zu bieten. Nur weil unsere Feinde dies wissen, fordern sie als ihr oberstes Kriegsziel die Ausrottung des preußischen Geistes im deutschen Volk. Gott der Herr gebe, dass ihnen das niemals gelinge. Wie unser Volk ist, so bleibe es. Preuß, wahr, gottfürchtig, friedlieben und friedfürchtig. Nur so wird es, wenn nicht geliebt, und auch respektvoll geachtet unter den Völkern der Erde seinen Platz an der Sonne behaupten. So der Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses Hans Graf von Schwerin-Löwitz am 8. März 1918. Der als ungerecht empfundene Friedensvertrag, das sogenannte Schanddiktat von Versailles, würde alle Gesellschaftsschichten in einem tiefen Ressentiment einigen, wie es 1914 die blinde Kriegsbegeisterung getan hatte. Einer würde dafür sorgen, dass dieser Hass zur Staatsdoktrin wurde. Einer, der als einfacher Gefreiter nach einem englischen Gasangriff vorübergehend erblindet war und deshalb einige Wochen in einem Lazarett im pommerschen Pasewalk hatte verbringen müssen. Er wäre in der unendlichen Reihe der Verletzten, Verstümmelten und Toten keiner Erwähnung wert gewesen, weder für das, was er getan, noch für das, was er unterlassen hatte. Aber sein Name war Adolf Hitler. Niemand hätte damals vermutet, dass dieser etwas verschrobene und in sich gekehrte Mann einfacher Herkunft einmal einen Weltenbrand verursachen würde, der allein in Europa 40 Millionen Menschen das Leben kostete. Der Spiritus Rector, in wenigen Jahren würde er Identifikationsfigur für Millionen sein, stand in München zuerst einmal auf der Seite der Falschen, nämlich der Kommunisten. Ein Zeitungsfoto zeigt ihn zusammen mit anderen Soldatenräten auf der Beerdigung von Kurt Eisner. Die Uniformmütze tief ins Gesicht gezogen, der Uniformmantel weit und unförmig, aber schon mit dem dunklen Schnauzer, seinem späteren Erkennungsmerkmal. Es ist der Reichswehrsoldat Adolf Hitler. Im Frühjahr 1919 lässt er sich sogar zum Ersatzbataillonsrat des Demobilmachungsbataillons in seiner Kaserne während der sozialistischen Münchner Räterepublik wählen. Wie bereits als Frontsoldat verfolgt er auch in den unruhigen Zeiten der Räterepublik die Taktik des Lavierens und des möglichst unauffälligen Verhaltens. Nach deren gewaltsamer Niederschlagung im Mai 1919 würde Hitler den an der Front erprobten Opportunismus fortsetzen und Vertrauensleute aus dem Bataillonsrat vor einem Standgericht der Münchner Reichswehrverwaltung denunzieren, um seinen eigenen Hals zu retten. Seine Zusammenarbeit mit den linken Soldatenräten würde er als aufstrebender Politiker einer rechten Partei in Zukunft verschweigen. Nur ein verschwommenes Schwarz-Weiß-Foto zeugt heute noch von seiner Verirrung. und Soldaten. Furchtbar waren die vier Kriegsjagden. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Unsere Verständigungsvorschläge wurden sabotiert. Wir selbst wurden verhöhnt und verleumdet. Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind still und unsichtbar geworden. Das waren die Daheimkrieger, die Eroberungsforderungen bis zum gestrigen Tage ebenso aufrecht erhielten, wie sie den verbissensten Kampf gegen jede Reform der Verfassung und besonders des schändlichen preußischen Wahlsystems geführt haben. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit führt den Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Mit diesen Worten rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstages am 9. November 1918 die Weimarer Republik aus. Er hatte eigenmächtig gehandelt. Die erste Deutsche Republik war ein Produkt der Unentschiedenheit und des Scheiterns in Form des verlorenen Kriegs und einer Revolution, die zunächst von kriegsmüden Soldaten ausgegangen war. Aus diesem Grund hatte mit ihr niemand gerechnet, geschweige denn sie geplant. Selbst ihrer eigenen Regierung wollte es nicht gelingen, diese Form einer improvisierten Demokratie mit ihren neuen Verfassungsrechten und nie zuvor zugestandenen Freiheiten im autoritätshörigen Volk zu verankern. Zudem befürchtete man, dass Demokratie grundsätzlich auch eine bolschewistische Gefahr in sich barg. Diese Gefahr wurde jedoch maßlos überschätzt, da die Massenbewegung vornehmlich aus Arbeiter- und Soldatenräten bestand. So war der Protest gegen die herrschenden Missstände von eher diffusen politischen Veränderungs- oder Gestaltungswünschen getragen. In ihm sammelten sich die unterschiedlichsten Strömungen, von extrem links bis extrem rechts. Zudem wurde der Protest von Massenarbeitslosigkeit, Kriegsschäden und Zukunftsängsten genährt. Im Taumel der Ereignisse 1919 würden diese unterschiedlichen Strömungen bald wieder auseinanderbrechen. Wer gehofft hatte, dass nach dem Krieg und den umwälzenden Ereignissen mit der Gründung der ersten demokratischen Republik auch eine geistige Veränderung in den Köpfen der Menschen stattfinden würde, wurde herb enttäuscht. Denn es war die alte Elite des Militärs, die auch schon im Kaiserreich die Strippen gezogen hatte, die weiterhin das Sagen hatte und nun auch die Geschicke der jungen Republik bestimmte. So war die alte Führungsspitze die neue. Ihre Galionsfiguren hießen Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, die Helden von der 1914 siegreich geschlagenen Schlacht von Tannenberg, die propagandistisch so ausgeschlachtet wurde, dass man ihr sogar noch das Kriegsende mit dem durch eine Revolution geschüttelten Russland ans Revers heftete. Soldaten der 8. Armee, die vieltägigen heißen Kämpfe auf den weiten Gefilden zwischen Allenstein und Neidenburg sind beendet. Ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Ich hoffe, euch jetzt einige Tage wohlverdienter Ruhe lassen zu können. Dann aber geht es mit frischen Kräften wieder vorwärts, mit Gott, der Kaiser, König und Vaterland, bis der letzte Russe unsere teure, schwer geprüfte Heimatprovinz verlassen hat und wir unsere sieggewohnten Fahnen in feindes Land hineingetragen haben. Es lebe seine Majestät der Kaiser und König! Hurra! So Paul von Hindenburg. In der Manier des goethischen Zauberlehrlings hätte es sinngemäß lauten können: Die Geister, die wir riefen, die wurden wir nicht mehr los. Diese bekamen nun Unterstützung aus den Reihen konservativ gesinnter Redakteure und Wirtschaftsführer, rechter Freikorpsmannschaften und geistig heimatlos gewordener Frontsoldaten, die sich nicht mehr in der zivilen Welt zurechtfanden. Es zog sich durch nahezu alle Schichten der deutschen Bevölkerung das tiefe Misstrauen gegenüber der Demokratie. Nicht wenige wünschten sich den Kaiser zurück, weil sie einem längst vergangenen autoritären Führerbild anhingen und eine klare hierarchische Ordnung vermissten, in der jeder seinen festgefügten Platz hatte. Dagegen ließen sich Freiheit und Demokratie nicht verordnen. Eine jahrzehntelange Prägung mit ihren tradierten Überzeugungen legte man nicht einfach ab wie einen alten Mantel. Einer, der Teil der einflussreichen Militärriege war und daraus reichlich Profit schlug, hieß Waldemar Pabst. Aus einem kunstsinnigen Elternhaus stammend, hatte er als Absolvent der preußischen Hauptkadettenanstalt in Berlin umstandslos und fraglos die militärische Karriere eingeschlagen und im Schlachthaus von Verdun gekämpft. Nach der Novemberrevolution machte er sich bei der Bekämpfung der kommunistischen Opposition nützlich und war nachgewiesenermaßen als erster Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützendivision, einem Freikorps, an der Niederschlagung des Spartakusaufstandes und der Ermordung dessen führender Köpfe Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg beteiligt. Es war Ernst Röhm, eines der späteren Gründungsmitglieder der NSDAP und ebenfalls ein Freikorpsmann, der Waldemar Pabst einen seiner bekannten zwecks Unterstützung im Propagandabereich empfahl. Er sprach von diesem als seinem besten Straßenredner. Dass man einander Personal empfahl, war nicht ungewöhnlich. Man kannte sich eben in bestimmten Kreisen. Der so Angepriesene machte auf den arroganten und kühlen Offizier, der nur die respektierte, die einen bestimmten Stallgeruch hatten oder einem bestimmten Klüngel angehörten, wenig Eindruck. Pabst wies dem Bittsteller mit den Worten die Tür: »So wie Sie aussehen und sprechen, lachen die Leute Sie aus.« Der als Lachnummer geschmähte war Adolf Hitler. Und wenn sein schaustellerisches und schauspielerisches Talent diesmal noch nicht verfangen hatte, so würde seine Stunde schon bald kommen. Bis heute konnte in der historischen Forschung nicht eindeutig geklärt werden, wann Hitlers Feindschaft gegen die Juden angefangen hatte und aufgrund welcher Einwirkungen. Es gibt, wie in der Rechtsprechung, zwar eine erdrückende Beweislast, aber den endgültigen und schlüssigen Beweis gibt es nicht. Man weiß nur, wann der Antisemit fertig dastand. Weder wurde er es in seiner Wiener Zeit unter dem Einfluss des jüdischen Lebens in der österreichischen Hauptstadt. Wien zählte zu Beginn des 20. Jahrhunderts 150.000 Juden. Noch war es das Ergebnis seiner Kriegserlebnisse, getragen von der diffamierenden und zunehmend grassierenden Vorstellung, dass das Deutsche Kaiserreich den Krieg nur deshalb verloren habe, weil die Juden das Volk erst von innen vergiftet und dann verraten hätten. Sicher ist, dass Hitler, der spätere Spitzenfunktionär der NSDAP, bis 1918 noch kein ideologischer Antisemit und Rassist war. Was er allerdings tat, war, unreflektiert die herrschenden Stammtischparolen der rechten Presse und deutschnationalen Politiker nachzuplappern. Das die öffentliche Meinung dominierende Militär hatte dieses Denken zusätzlich durch die von ihm propagierte Dolchstoßlegende unterfüttert. Diese wurde vor der drohenden Niederlage in die Welt gesetzt, um die Schuld von den Verantwortlichen abzuwälzen. Darin war die Rede von einem an der Front unbesiegten Heer, dem die Heimat durch Friedensinitiativen, linke politische Agitation, Streiks und Sabotagen in den Rücken gefallen sei. Hitler sah in München zuerst die Flugblätter deutsch-völkischer Herausgeber, die die Kriegsniederlage den Juden anlasteten, da sie sich durch Geldgier, Kriegswucher, Klüngelwirtschaft und ihre Drückebergerei vor der Front an den deutschen Soldaten und der Bevölkerung schadlos gehalten hätten. In diesen Pamphleten war natürlich keine Rede von den in Serie geleisteten diplomatischen Missgeschicken des deutschen Kaisers Wilhelms II., seinem unglückseligen Flottenwettrüsten mit Großbritannien und seinem von den führenden militärischen Köpfen unterstützten Hurra-Patriotismus im Sinne eines Deutschland, Deutschland über alles. Für besonderen Zündstoff sorgten bei der durch Kriegswinter, Hungersnot und Verarmung zermürbten Bevölkerung Parolen von den jüdischen Kriegsgewindlern, die durch die Kriegswirtschaft Milliarden verdient hätten. Zudem hätten sie die Revolution, die in Wahrheit von den Matrosen in Kiel im November 1918 ausgegangen war und sich dann in rasender Geschwindigkeit in das übrige Land gefressen hatte, inszeniert, um von den eigentlichen Ursachen abzulenken. Die deutsche Ideologie war nie frei von einem Fundamentalismus gewesen, der von einer tiefen Sehnsucht nach nationaler Identität geprägt war und sich dabei gleichzeitig fremden Ideen und Lebensformen widersetzte. Die Idealisierung ländlicher Idyllen und eines reinen, natürlichen Lebens, fernab der zerstörerischen Zivilisation, war ein Topos, der bereits in der deutschen Romantik Bedeutung erlangt hatte. Von Anbeginn an hatte der deutsche Nationalismus auch eine Phobie gegen Juden genährt. Dass ökonomische und politische Tatbestände, die jeweils die alten Eliten und deren Pfründe bedrohten, so einfach und unhinterfragt mit judenfeindlichen Erklärungen bemäntelt werden konnten, verstärkte deren Einfluss. Am 21. Februar 1919 war der sozialistische bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner einem Attentat zum Opfer gefallen. Die Bluttat wurde von einem antisemitischen rechten Fanatiker, Anton Graf von Arco auf Valley, begangen und löste eine Gewaltwelle von links und rechts aus. Die legal nach dem Mord an Eisner gewählte Regierung unter dem Sozialdemokraten Johannes Hoffmann konnte sich nicht lange halten. Sie sah sich durch einen linken Revolutionsrat bedroht, der eine Zusammenarbeit mit der verachteten Berliner Regierung Ebert, Scheidemann, Noske, Erzberger ablehnte und schließlich die Macht für sich beanspruchte. Kurz darauf, am 7. April 1919, wurde die Bayerische Räterepublik ausgerufen und Hoffmann floh mitsamt seinem Kabinett nach Bamberg. Von dort aus ersuchte er nun Gustav Noske, seines Zeichens Reichswehrminister, bewaffnete Truppen nach München zu schicken. Noske, der später den bezeichnenden Namen Blut-Noske erhielt, war entschlossen, diesen Karneval des Wahnsinns mit aller ihm zu Gebote stehenden Rücksichtslosigkeit zu beenden. Dies gelang ihm schließlich auf brutale Weise mit Hilfe von Freikorps-Einheiten und Verbänden der Reichswehr. Einen Monat nach dem Münchner Blutbad regierte dort das Militär, ehe Hoffmann im August 1919 in sein Amt zurückkehrte. Er sollte es allerdings nur noch bis zu seinem Rücktritt im März 1920 innehaben. Gegen die extreme Linke waren gleichzeitig die reaktionären Kräfte des Adels gewachsen. Nun waren es die Konterrevolutionäre aus der rechten Ecke, die von Kahrs, die von Lossos und die aus dem Geschlecht derer von Knilling, die sich zusammenrotteten und im März 1920 die Regierungsgewalt in Bayern übernahmen. Im Kreis um ihren nationalkonservativen Ministerpräsidenten Gustav Ritter von Kahr schwangen sie große Reden. Es heißt für uns nicht, los von Berlin, wir sind keine Separatisten. Es heißt für uns, auf nach Berlin. Wir sind seit 2 Monaten von Berlin in einer unerhörten Weise belogen worden. Das ist doch nicht anders zu erwarten von dieser Judenregierung, an deren Spitze ein Matratzeningenieur steht. Ich habe seinerzeit gesagt, in Berlin ist alles verebert und versaut. Und ich halte das auch heute noch aufrecht. Der Autor dieser Worte, Freiherr von und zu Aufseß, benutzte ausnahmsweise einmal nicht den despektierlichen Begriff des Sattlergesellen, Ebert war gelernter Sattler, sondern versuchte sich in der Herabwürdigung des Reichspräsidenten Ebert mit dem Begriff des Matratzeningenieurs noch zu steigern. Im Freistaat Bayern blickte man voller Verachtung auf die Berliner Reichsregierung. Zur Ironie der Geschichte gehört wohl die Tatsache, dass Hitler seine politische Karriere ausgerechnet als V-Mann begann. Bis heute hat die Tatsache, dass die deutschen Verfassungsschutzbehörden V-Männer zur Bekämpfung der rechtsextremen NPD eingesetzt hatten, eine hohe Brisanz und mehrfach das Verfassungsgericht, den höchsten Gesetzeswächter der Bundesrepublik Deutschland, beschäftigt. Auch Hitler wurde damals von der Propagandaabteilung IB-P, einer Unterabteilung des Reichswehrgruppenkommandos, eingesetzt, um die in München neu gegründeten Parteien auf die Gefahr einer bolschewistischen Bedrohung hin auszuspionieren und die Bevölkerung schärfer zu überwachen. Im Juni 1919 wurde er für seine Aufgabe in einem antibolschewistischen Aufklärungskurs ausgebildet. Der einflussreiche nationalkonservative Historiker Karl Alexander von Müller, im Übrigen ein hoch angesehener Wissenschaftler, schwor seine Auszubildenden auf seine Gesinnung ein. Diese, ganz zeitgemäß, war antikapitalistisch und damit zugleich antisemitisch. Die Juden waren Inbegriff der Zinsknechtschaft, eine Diffamierung, die den Antisemitismus damals wie heute prägt. Müller war der Erste, der in einer Veranstaltungspause auf Hitlers rednerisches Naturtalent aufmerksam wurde und ihn weiterempfahl. In seiner Eigenschaft als V-Mann kam Hitler am 12. September 1919 zum ersten Mal in Kontakt mit der DAP, der erst im Januar desselben Jahres gegründeten Deutschen Arbeiterpartei. Diese gehörte der völkischen Bewegung an und vertrat neben Deutschnationalen auch antimarxistische Ideen. Als Hitler die Partei bespitzeln sollte, referierte man über das Thema, wie und mit welchen Mitteln beseitigt man den Kapitalismus. Prompt ging der V-Mann aus der Deckung und gab im Foyer sein frisch angelerntes Wissen über die Brechung der jüdischen Zinsknechtschaft zum Besten. Bereits eine Woche nach diesem Besuch wurde Hitler Mitglied der DAP und wegen seiner großen Goschen auch 1920 ihr Werbeobmann. Er war damit für die Organisation sämtlicher Veranstaltungen und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Von Anbeginn ließ Hitler keinen Zweifel daran, dass ihm an einem demokratischen Weg durch die Instanzen nicht gelegen war. Unverhohlen verlangte er, ein Parteiführer mit diktatorischen Befugnissen zu sein. Es sollte keine 2 Jahre dauern, bis Hitler die Partei vollkommen auf sich eingeschworen hatte. Hier, im Kleinen, ließ er sich bald auch als Führer huldigen. Hitler galt als Rampensau und bester Straßenredner seiner Partei. Man vergewisserte sich nicht seiner Überzeugungen, sondern war interessiert an der Art und Weise, wie er Überzeugungen schaffte und veränderte. Und ihm wurde in München jener Zeit ein Schauspiel geboten, das teilweise die Züge einer Wagner-Oper trug. In der bayerischen Landeshauptstadt wurden 2 extreme politische Modelle in kurzer Zeit wie in einem Zeitbeschleuniger erprobt. Eine besonders radikale Spielart der Räteidee, nach sowjetischem Vorbild, sollte dabei für kurze Zeit im April 1919 die Oberhand gewinnen. Hitler war gebannt von den Generalstreiks und Massenkundgebungen, wenngleich er deren Chaos verachtete. Andererseits dürfte dem Frontheimkehrer auch das steife und sterile Ritual von Militärparaden nicht mehr die anfängliche Begeisterung entlockt haben. Man war unter Marschmusik in einen Krieg gezogen, dessen Brutalität in der bisherigen Kriegsgeschichte unbekannt gewesen war. In den Gräben an der Westfront hatte sich das Massensterben jahrelang hingezogen. Davor war das Militär nach außen hin unangefochten die herrschende und stilbildende Kaste gewesen. Zackiges Marschieren in Reih und Glied und die Bewegungen der dressierten Körper, die wie Rädchen in einer überdimensionalen Maschine wirkten, hatten die Menschen begeistert, die des ruhigen Gleichmaßes eines jahrzehntelangen Friedens anscheinend überdrüssig geworden waren. Hitler war zunächst fasziniert, wie kommunistische Straßenredner und Agitatoren mit der Masse kommunizierten. Thank you. Zu sehen, wie zwischen beiden der Funke übersprang und Redner und Zuhörer zu einer Tatgemeinschaft verschmolzen, begeisterte ihn und grub sich als Sehnsuchtsbild in seinem Innern ein. Sein Inneres, voll drängender Ungeduld, suchte nach neuen Erregungen. Am 24. Februar 1920 wurde aus der DAP bei einer Massenveranstaltung im Münchner Hofbräuhaus die NSDAP hervorgehen. Zu diesem Anlass hatte man auch eine Flagge für die neue Partei entworfen, ein nach rechts gewinkeltes, geradarmiges Hakenkreuz. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatte es sich als Symbol für Ariertum und Antisemitismus in völkischen Kreisen bewährt. Nun stand es schwarz in weißem Kreis auf rotem Grund. Das Weiß hatte Hitler von den Nationalisten, die rote Signalfarbe von den Kommunisten abgekupfert. Das Kürzel NS für nationalsozialistisch sollte die Besonderheit der Partei mit ihren sozialen und zugleich nationalistisch gefärbten Leitsätzen hervorheben. Vier markante Punkte ihres Programms, um nur einige wenige zu nennen, waren die Aufhebung des Versailler Vertrages, der Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft für Juden und die Stärkung der Volksgemeinschaft unter anderem durch ihre Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. Eine neue Fremdengesetzgebung griff die unterschwellig in der Bevölkerung vorhandenen Ängste auf, indem sie Nichtstaatsbürger von vornherein schlechter stellte und sogar für deren Ausweisung im Falle unzureichender Ernährung für das Gesamtvolk verfügte. Schon bei dieser Veranstaltung zeigte sich ihr Alleinstellungsmerkmal. Die klar vorgezeichneten Abläufe wurden mit strikter Disziplin eingehalten. Die sonst während dieser Bierkellersitzungen oft üblichen Saalschlachten wurden unterbunden. Dafür sorgte Hitlers Saalschutz, die Ordnertruppe, die meist aus jüngeren Parteimitgliedern bestand. Wer störte, wurde von ihr aus dem Saal geprügelt. Wenig später würde daraus die SA, die Sturmabteilung, hervorgehen. Dass man Hitler als einen führenden Kopf einer Partei duldete, die sich das reine Ariertum auf die Fahnen geschrieben hatte, mag im Nachhinein erstaunen. Auch seine Zeitgenossen beschäftigte diese Tatsache, denn im inneren Zirkel tratschte man gern über die zweifelhafte Abstammung Adolf Hitlers. Er, der Judenhasser, solle selbst jüdische Wurzeln haben oder gar das Kind einer inzestuösen Beziehung sein. Adolf Hitler focht dies nicht an. Auch seine Diffamierung als Heulclown konnte ihn nicht irritieren. Ein Satz seines Weggefährten Hermann Göring wurde immer wieder gerne kolportiert: Der Hitler muss her und weinen, was dieser sicher durchaus wohlwollend gemeint hatte. Der schneidige Fliegeroffizier und Träger des bedeutenden Ordens Pour le Mérite hatte Hitler auf einigen Parteiveranstaltungen der NSDAP gesehen, bevor er ihn im Oktober 1922 um eine Unterredung bat. Er muss ihn so von sich überzeugt haben, dass Hitler ihn schon einige Wochen später, im Dezember 1922, zum Führer der SA ernannte. Ein parteiinterner Rivale, Otto Strasser, äußerte sich dagegen in gar nicht anerkennender Absicht. Hitler heulte vorsätzlich und mit Übermaß. Und Karl Zuckmayer nannte ihn gar einen heulenden Derwisch. Dass der so beschriebene menschliche Gefühle scheinbar per Knopfdruck an- und abstellen konnte, stellte sich bei Kundgebungen der Partei als sehr gewinnbringend heraus. Da Hitler darüber hinaus noch als begnadeter Redner galt, konnten ihm seine Widersacher nichts anhaben. Während draußen die Welt im Chaos von Hyperinflation, Arbeitslosigkeit, Hunger und Verelendung versank, vernahm man unter der Zirkuskuppel nur zu gerne das prophetisierende Gebell des kleinbürgerlichen Heilsbringers aus dem österreichischen Waldviertel. Mittlerweile strömten so viele Menschen zu den Veranstaltungen, dass man aus den Bierkellern in den größten Veranstaltungsort, den Zirkus Krone, umziehen musste. In dem mit 6.000 Menschen vollbesetzten Zirkus genoss Hitler am 30. Oktober 1923 den stürmischen Beifall, bis dieser endlich in weihevoller Stille verebbte, wie er später schrieb. Der Trommler legte auch am 8. November 1923 im vollbesetzten Bürgerpreukeller einen Auftritt hin, der etwas Clowneskes und zugleich Wildwestmäßiges an sich hatte. Aus der rechten Regierungsmannschaft sprach von K., Interimsherrscher in Bayern mit diktatorischen Vollmachten. Bis Hitler mit seinen Mannen 30 Minuten später den Redner Rüder unterbrach, auf einen Stuhl stieg und mit seiner Walter-Pistole in die Decke feuerte. Der scharfe Knall sorgte dafür, dass der Schütze sich der Aufmerksamkeit der Anwesenden sicher sein konnte. Mit seiner charakteristisch heiser bellenden Stimme warnte er davor, dass das Versammlungslokal von der SA umstellt sei, und erstickte so jeglichen möglichen Widerstand bereits im Keim. Er verkündete am Schluss seiner Ansprache düster: Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Hitler war endlich mit den richtigen, sprich einflussreichen Leuten in Kontakt gekommen. Diese unterstützten ihn wirkungsvoll. Dazu gehörte auch einer der Helden von Tannenberg, Erich Ludendorff. Der General AD und Strippenzieher des Kapp-Putsches vom März 1920 war aus der Versenkung wieder aufgetaucht und veredelte mit seiner Anwesenheit die Putschistengruppe. Proklamation an das deutsche Volk! Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seisser. Die Münchner Putschisten planten nun den Zusammenschluss der in Bayern stehenden Reichswehrverbände mit den antidemokratischen Wehrverbänden, von denen es im Lande immer noch zahlreiche gab. Geduldet von einer rechtsgerichteten Regierung, die am liebsten sofort der verhassten Weimarer Republik den Todesstoß versetzt hätte, war die bayerische Landeshauptstadt ein Dorado verschiedenster Wehrsportgruppen. Sie konnten unbehelligt von der Obrigkeit bis an die Zähne bewaffnet durch München marschieren und wurden von oberster Stelle protegiert. Nach der Entmachtung der amtierenden Regierung sollte es weiter nach Berlin gehen, um dieses, wie man sich ausdrückte, Judennest auszuräuchern. Doch noch in der Nacht trat die entscheidende Wendung ein, als der damalige Machthaber Bayerns, der Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr, seine nur halbherzig gegebene Zusage widerrief, sich am Putsch zu beteiligen. Hitler war fassungslos, als er von K. im Rundfunk mit den Worten vernahm, dass die mit vorgehaltener Pistole abgepressten Erklärungen null und nichtig seien. Von K. erklärte die NSDAP für aufgelöst. Dennoch setzte sich das Trüppchen, angeführt von Ludendorff, Hitler und Göring, am Mittag darauf in Richtung Feldherrnhalle in Marsch. Inzwischen hatte der Kommandant der Landespolizei die Weisung erhalten, das Gebiet um den Odeonsplatz großräumig abzuriegeln. Unter dem Beifall tausender Schaulustiger näherte sich die Truppe und schmetterte die Wacht am Rhein. Sie durchbrach die Absperrkette. Es ist bis heute nicht klar, wer zuerst die Nerven verloren hat, die Putschisten oder die mit Maschinengewehren bewaffnete Polizei. Das Feuergefecht dauerte nur eine Minute, forderte aber zahlreiche Opfer, darunter 18 Tote. Zu den Verletzten zählte Göring, der sich eine tiefe Fleischwunde an der Hüfte zugezogen hatte. Die jüdischen Eigentümer des Hauses, in dessen Hof er zurückgetrieben worden war, brachten ihn in Sicherheit, was ihm die Flucht nach Österreich ermöglichte. Hitler kugelte sich durch einen Sturz zu Boden den Arm aus und ließ sich darauf von einem Sanitätsauto der SA abtransportieren. Ludendorff blieb unverletzt und marschierte in aufrechter Haltung weiter, als gelte es noch einmal, die Festung Lüttich zur Übergabe zu zwingen. Nach ihrer Verhaftung wurden die Putschisten in die Festung Landsberg verbracht, wo sie auf ihren Prozess wegen Hochverrats warteten. Hitler verklärte dieses Ereignis in einer seiner späteren Reden, die er 1939 im Bürgerbräukeller in München hielt. Aus dieser ganzen Not ist unsere Bewegung entstanden. Und sie hat daher auch schwere Entschlüsse fassen müssen, vom ersten Tage an. Und einer dieser Entschlüsse war der Entschluss zur Revolte vom 8.9. November 1923. Dieser Entschluss ist damals scheinbar misslungen. Allein aus den Opfern ist doch erst recht die Rettung Deutschlands gekommen. Am Morgen des 26. Februar 1924 begann der Hochverratsprozess gegen die 10 Putschisten, unter ihnen die Hauptangeklagten Adolf Hitler und Erich Ludendorff. Die Presse hatte Vertreter aus dem In- und Ausland gesandt. Insgesamt wurden 368 Zeugen geladen. Die Landespolizei hatte zwei Bataillone geschickt und den Ort des Verfahrens, die Zentrale Infanterieschule in München, weiträumig mit Stacheldraht und hölzernen Barrieren abgesichert. Der Richter, der den Vorsitz im Prozess gegen Adolf Hitler führte, war der rechtskonservative Georg Neidhardt. General A.D. Ludendorff hatte man nicht in Haft genommen. An den Verhandlungstagen ließ er sich in einer Luxuskarosse vorfahren. Aufgrund seiner Verdienste im Ersten Weltkrieg wurde er freigesprochen. Sein für Adolf Hitler lediglich mit der Mindeststrafe bedachtes Urteil begründete Richter Neidhardt am 1. April 1924 mit den Worten: Auch das Gericht ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Angeklagten bei ihrem Tun von rein vaterländischem Geiste und dem edelsten, selbstlosen Willen geleitet waren. Alle Angeklagten, die in die Verhältnisse genauen Einblick hatten, und die übrigen ließen sich von den Mitangeklagten als ihren Führern und völkischen Vertrauensmännern leiten, glaubten nach bestem Wissen und Gewissen, dass sie zur Rettung des Vaterlandes handeln müssten und dass sie dasselbe täten, was kurz zuvor noch die Absicht der leitenden bayerischen Männer gewesen war. Das rechtfertigte ihr Vorhaben nicht, aber es gab den Schlüssel zum Verständnis ihres Tuns. Seit Monaten, ja Jahren, waren sie darauf eingestellt, dass der Hochverrat von 1918 durch eine befreiende Tat wieder wettgemacht werden müsste. Das Urteil erging an Hitler Adolf, geboren am 20. April 1889 in Braunau, Oberösterreich, Schriftsteller in München, seit 14. November 1923 in dieser Sache in Untersuchungshaft. Wegen des Verbrechens des Hochverrats wird der Angeklagte zu 5 Jahren Festungshaft sowie einer Geldstrafe von 200 Goldmark, ersatzweise zu je weiteren 20 Tagen Festungshaft, verurteilt. In seiner Gefängniszelle in Landsberg am Lech hatte er nun genug freie Zeit, seine künftige Taktik zu überdenken. Jede freie Minute widmete er seinem Opus, einem mehrbändigen Werk, das er »Mein Kampf« nannte. Das Buch machte seinen Verfasser kenntlich, da es seine Pläne detailliert offenlegte. Aber es wurde selten vollständig gelesen. Mein Kampf beinhaltete Hitlers Leitgedanken, so seine Forderung nach Lebensraum im Osten, den er sich durch Eroberung osteuropäischer Staaten und Sowjetrusslands versprach. Er offenbarte in seiner Schrift auch seinen inzwischen unverhohlenen Antisemitismus, indem er nicht mehr nur die Ausweisung der Juden aus Deutschland forderte, sondern deren Tötung. So behauptete er, dass die Niederlage im Ersten Weltkrieg niemals erfolgt wäre, wenn die deutsche Regierung es nicht versäumt hätte, die Juden unbarmherzig auszurotten, indem man 12.000 oder 15.000 von ihnen unter Giftgas gehalten hätte. Später würde er seine Zeit als Trommler als seine Kampfzeit verklären und München, wo er gegen die Regierung geputscht hatte, zur Hauptstadt der Bewegung erklären. Noch während seines Prozesses hatte er seine Weltanschauung mit den Worten erklärt: Ich ging von Wien weg als absoluter Antisemit, als Todfeind der gesamten marxistischen Weltanschauung, als alldeutsch in meiner Gesinnung. Zu diesem Zeitpunkt war sein damals übrigens salonfähiger Antisemitismus genau das, was er für die meisten seiner Zeitgenossen war. Keine rassistische, sondern eine politische Überzeugung. Eine Mischung aus Anti-Haltung und einer unreflektierten Demonstration wilder Kampfbereitschaft. Sein Ziel war eine Chimäre aus neogermanischem Großraumdenken, Antisemitismus und Antimarxismus. Als der gescheiterte Künstler 1913 ins Deutsche Kaiserreich kam, hasste er viel und vielfältig. Sein Vaterland Österreich, den Vielvölkerstaat, die Juden, die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften und das Parlament, die Masse und die Menschen schlechthin. Wahrscheinlich hasste er sich phasenweise selbst. Und schon damals hätte seiner Umgebung auffallen müssen, dass in seiner Art des Hassens etwas Besonderes lag. Hitler hasste nicht heiß, sondern kalt. Daneben offenbarte er eine Gefühllosigkeit, die deutlich machte, dass er sich weder in andere, geschweige denn in sich selbst hineinversetzen konnte, so dass also eine betrachtende Distanz zu sich unmöglich war. Dabei gilt dies doch heute als das, was einen überhaupt zum Menschen macht, sich selbst zu erkennen und andere zu verstehen, auch in ihrer Andersartigkeit und Verschiedenheit. Die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, ging Adolf Hitler ab. Seine innere Kälte war mit einer besonderen Fähigkeit gepaart. Ihre Bezeichnung leitet sich von dem griechischen Wort für Bild, eidos, ab. Eidetische Menschen, wie der Politikpsychologe Manfred Koch-Hillebrecht in seiner Analyse über Hitler ausführt, können ihre Umgebung in all ihren Details in ihrem Inneren abspeichern und immer dort bewahren. Es fehlt, wie bei bestimmten hochfunktionalen Ausprägungen des Autismus, ein sogenannter Filter, der das Gehirn vor einer Überflutung von Eindrücken schützt. Alles, was der Eidetiker wahrnimmt, hat er sich angeeignet. Das gilt für alle Sinneswahrnehmungen, visuelle und akustische, aber auch Geruchsreize. Auch Hitlers fotografisches Gedächtnis sorgte bei seiner Umgebung immer wieder für Verblüffung. Er konnte sich alles merken. Zahlen, Gesichter, sämtliche Details von Waffensystemen wie Kaliber und Schussweiten, sogar den Flottenkalender. Immer wieder zitierte er auswendig ganze Buchseiten oder pfiff Vorspiele aus Opern Wagners aus dem Gedächtnis nach. Diese besondere Veranlagung sei gepaart gewesen mit einem grundlegenden Desinteresse an allem, was andere von ihm dachten. Doch auch das für ihn typische Drohstarren, eine auffällige Schmerzunempfindlichkeit, seine Fähigkeit, auf Kommando Tränen fließen zu lassen, sein messianischer Sendungseifer und seine selektive Wahrnehmung der Wirklichkeit, die nur auf sich selbst und seine vorgefasste klischeehafte Weltanschauung beschränkt war, führt Koch-Hillebrecht auf Hitlers Veranlagung als Eidetiker zurück. Das, was auf den ersten Blick wie ein Mangel wirkt, war für den späteren Politiker die Möglichkeit, sich rücksichtslos über jegliche Grenzen des Mitgefühls, der gültigen Werte und der herrschenden Moral hinwegzusetzen. Diese These, bestimmte Eigenschaften durch eine Analyse ex post auf Hitlers fotografisches Gedächtnis zurückzuführen, wurde als spekulativ kritisiert. Mit der Kritik ging die Warnung einher, nicht alle Verantwortung für das Unrecht dem vermeintlich persönlichkeitsgestörten Diktator anzulasten. Denn damit spräche man sowohl die ihm zujubelnden Massen als auch die ihm zuarbeitenden Eliten von ihrer Schuld frei. Nach wie vor sollte man sich Hannah Arendts Wort von der Banalität des Bösen vor Augen führen. Im Hinblick auf Eichmann hatte sie 1963 geurteilt, dass psychische Normalität und die Fähigkeit zum Massenmord, wie sie bei den nationalsozialistischen Tätern Hand in Hand gingen, sich nicht ausschlössen. Dass angesichts der monströsen Verbrechen das Wort versagt und das Denken scheitert, mag erklären, warum es immer wieder neue Ansätze gibt, mit dem Phänomen einfach fertig zu werden, um mit Sebastian Haffners Worten zu sprechen. Als Hitler das Gefängnis nach weniger als einem Jahr im Dezember 1924 verließ, war er entschlossen, den Weg der Legalität zu gehen, da ihm dies nun als einzig erfolgversprechend erschien. Statt die Macht mit Waffengewalt zu erringen, werden wir zum Ärger der Zentrumsleute und der Marxisten unsere Nase in den Reichstag stecken. Wenn es auch länger dauert, sie zu überstimmen, als sie zu erschießen, so wird uns schließlich ihre eigene Verfassung den Erfolg garantieren. Angesichts dieser scheinbaren Läuterung zeigte sich die neue bayerische Regierung nur zu gerne bereit, Hitler die Mär von der gezähmten Bestie abzukaufen. Am 26. Februar 1925 konnte die NSDAP neu gegründet werden und ihr Führer wieder lautstark für sich und seine Sache werben. Eine schillernde Figur, wenn auch gleichermaßen eine tragische, ist der schon erwähnte Franz von Papen, Reichskanzler von Juni bis Dezember 1932 und einer der wichtigsten Strippenzieher in der Endphase der Weimarer Republik. Von ihm stammt der berühmt gewordene Satz über Hitlers Rolle im Kabinett Hitler, das nach der Reichstagswahl am 30. Januar 1933 neu gebildet wurde. In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Er sollte sich täuschen. Denn am Ende würden er und seine rechtskonservativen Bündnisgenossen nach allen Regeln der Kunst ausmanövriert. Man kann diesen fulminanten Aufstieg Hitlers nicht verstehen, wenn man nicht die letzten Jahre der Weimarer Republik betrachtet. Die Republik, von Anfang an mit Misstrauen, ja gar mit Verachtung betrachtet, war 1923 von einer Hyperinflation und 1929 von der Weltwirtschaftskrise geschüttelt worden. Mit dem New Yorker Börsencrash im Oktober 1929 fiel das ganze schöne Kartenhaus aus amerikanischen Anleihen in sich zusammen. Man hatte auf Treibsand gebaut. Schwierige ökonomische Verhältnisse führten zu politischen Unruhen. Immer wieder gab es blutige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Ordnungsmacht. Unternehmen gingen bankrott, Massenentlassungen vermehrten das Heer der Arbeitslosen. Der Weg in die Katastrophe war beschritten. Die Reparationszahlungen aus dem Versailler Vertrag sahen zunächst mit dem Young-Plan die Summe von 112 Milliarden Goldmark vor. Diese, so empörte man sich, müssten ja dann noch die Generationen der Enkel und Urenkel bis ins Jahr 1988 bezahlen. Die Regierung unter ihrem Reichskanzler Heinrich Brüning stand vor der schier unlösbaren Aufgabe, die durch Hyperinflation ständig galoppierende Währung zu konsolidieren und zugleich das Haushaltsdefizit auszugleichen. Alles war aus den Fugen geraten. Am 27. März 1930 trat Brüning sein Amt mit dem Plan an, fortan den Willen seiner Regierung quasi halbautoritär mittels präsidialer Notverordnungen durchzusetzen. Dadurch konnte der Reichstag seine ihm eigene Kontrollfunktion nicht mehr ausüben. Das Schicksal war bereits vorgezeichnet. Die deutsche Demokratie lag in ihrem Todeskampf. Herrliche Zeiten sah da jemand auf sich zukommen, dessen Partei sich bei Neuwahlen jeweils beachtliche Stimmenanteile sichern konnte. Es war Joseph Goebbels. Noch vor 2 Jahren war er zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt worden, weil er einen Pfarrer zusammengeschlagen hatte. Seit 1928 genoss er als Abgeordneter der NSDAP Immunität. Doch die Regierung Brüning erwies sich als zäh und dauerhaft. Sie konnte sich im Übrigen der Unterstützung durch die Reichswehr sicher sein, denn wie zu Beginn spielte das Militär bei der Sicherung des Herrschaftssystems eine wichtige Rolle. Salopp gesagt, in gewissen Zirkeln schanzte man sich die einflussreichen Posten zu. Dies wurde auch von oberster Stelle gebilligt und gestützt. Nicht weiter verwunderlich war der oberste Repräsentant des Staates doch Paul von Hindenburg, seines Zeichens ehemaliger Generalfeldmarschall und hochdekorierter Held von Tannenberg. Der ehemalige Armeeführer war nach dem frühen Tod des sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert im April 1925 zu dessen Nachfolger gewählt worden. Aber was immer die Regierung Brüning unternahm, die Talfahrt der Wirtschaft war nicht aufzuhalten. Bis in das Frühjahr 1932 hielt Brüning durch. Doch mehr und mehr missfiel seine Politik dem greisen Reichspräsidenten. Kurz nach seiner Wiederwahl im April 1932 beschloss Hindenburg darum, den als Hungerkanzler geschmähten Heinrich Brüning fallen zu lassen. Die Regierung muss weg, weil sie zu unpopulär ist. Im Mai 1932 trat Brüning zurück und Hindenburgs Vertrauter und Kamerad, General der Infanterie Kurt von Schleicher, trat auf den Plan. Hindenburg war mehr als zufrieden. Jetzt könnte die Sache beschleunigt werden. Gemeint war die Schaffung einer neuen, autoritären Verfassung. Doch Kurt von Schleicher, der in seinen Reihen nicht mehr die ungeteilte Zustimmung genoss und seinen Einfluss schwinden sah, beschloss, sich selbst aus der Schusslinie zu bringen und mit Franz von Papen als neuem Reichskanzler eine Marionette zu installieren, die er glaubte, von außen steuern zu können. Am 1. Juni 1932 wurde dieser Kanzler einer Minderheitenregierung. Von Papen, ein Mann stockkonservativer und ewig gestriger Denkungsart, paktierte nun mit einer zunehmend an Einfluss gewinnenden Partei, um Misstrauensvoten und die Ablehnung von Notverordnungen im Parlament zu vermeiden, der NSDAP. Von Papen hielt Hitler und seine Partei für loyale und fügsame Bündnispartner. Aber er sollte sich täuschen. Denn als bei der Reichstagswahl im Juli 1932 die NSDAP 37,3% der Stimmen erhielt, beanspruchte Hitler den Kanzlerposten für sich. Doch der alte Reichspräsident verweigerte sich. Er machte aus seiner Geringschätzung für den ehemaligen Gefreiten kein Hehl. Allenfalls zum Postminister würde er ihn machen, da könne er ihn dann auf den Briefmarken von hinten, soll er gepoltert haben, als man ihm Hitlers Machtansprüche hinterbrachte. Der Rückschlag saß tief für die NSDAP-Clique. Die SA vergalt die erlittene Schmach ihres Chefs mit Straßenterror. Es gab Tote und Verletzte. Hitler selbst rächte sich mit totaler Opposition. Der Teufel paktierte mit dem Beelzebub. Denn ausgerechnet mit den Stimmen der KPD schmiedete er nun am 30. August 1932 ein Misstrauensvotum, das Neuwahlen erzwang. Sein Kalkül ging auf, der Reichstag wurde aufgelöst. Bei den Reichstagswahlen im November 1932 erlitt die NSDAP jedoch eine schwere Schlappe. Sie verlor 2 Millionen Wählerstimmen und fiel auf 33,1% zurück. Gewinnerin der Wahl war die KPD, die ihr Ergebnis von 14,5% auf 16,9% der Stimmen hatte steigern können. Dagegen verlor die Zentrumspartei, mit der Hitler ebenfalls als mögliche Koalitionspartnerin geliebäugelt hatte, an Prozentzahlen und kam auf 11,9% der Stimmen. Die SPD fiel von 21,6 auf 20,4%. Auch die Regierung von Papens, als das Kabinett der Barone verspottet, musste ihre Niederlage einräumen. Denn trotz Stimmenzuwachses brachten weder er noch die ihn unterstützende DVP es auf mehr als 10% der Stimmen. Es blieb beim Minderheitenkabinett. Nun begann das Mächteringen. Doch der unter Druck gesetzte Reichspräsident traute Hitler nach wie vor nicht. Denn was diesem vorschwebte, die Parteidiktatur, wollte Hindenburg verhindern. Von Papen und seine Barone waren darum für ihn noch immer die beste Wahl. Und so glaubte er, könne man zusammen das Parlament einfach aushebeln und so den Umbau des Staates in einen Präsidialstaat, im günstigsten Fall wieder in eine Monarchie, ungehindert vorantreiben. Dem greisen Reichspräsidenten blies nun der Gegenwind heftig ins Gesicht. Kurt von Schleicher, seit Juni Reichswehrminister und die graue Eminenz im Hintergrund, zog sein Fazit aus dem vernichtenden Stimmenverlust. Auf einem Rasiermesser kann man nicht reiten. Und auch die großen Unternehmensführer, Bankiers und Vertreter des Mittelstandes verlangten alarmiert, angesichts der chaotischen Zustände, doch endlich Hitler als Reichskanzler einzusetzen. Aber Hindenburg hatte noch einen letzten Trumpf im Ärmel, General von Schleicher selbst. Und dieser sah jetzt den Moment gekommen, sich seines ehemaligen Schützlings von Papen zu entledigen. Er malte das Szenario eines Aufstandes radikaler linker und rechter Kräfte, der unmittelbar bevorstünde, um den sturen Hindenburg zu überzeugen. Als sich schließlich, von diesem Schreckensbild zermürbt, auch noch das eigene Kabinett gegen von Papen stellte, musste der Reichspräsident nachgeben. Er tat das unter Tränen. »Sie werden mich, lieber Papen, für einen Schuft halten, wenn ich jetzt meine Meinung ändere. Dann müssen wir in Gottes Namen Herrn von Schleicher sein Glück versuchen lassen. Aber ich bin zu alt geworden, um am Ende meines Lebens noch die Verantwortung für einen Bürgerkrieg zu übernehmen.« Am 3. Dezember 1932 wurde der Hauptintrigant des rechten Zirkels um Hindenburg, Kurt von Schleicher, selbst zum Reichskanzler ernannt. Franz von Papen konnte diesen Verrat seines alten Weggefährten nie vergessen. Am 4. Januar 1933 kam es zu einer denkwürdigen Begegnung zwischen Franz von Papen und Adolf Hitler im Haus des Bankiers Kurt Freiherr von Schröder. Der greise Reichspräsident hatte seinen einstigen Lieblingskanzler auf diese geheime Mission geschickt. Auch am 22. Januar fand ein Treffen der beiden mit zwei weiteren Führern des rechten Zirkels statt. Nun in der Pobielski-Allee 28, einem Anwesen im vornehmen Stadtteil Dahlem, das dem Sekthändler Joachim von Ribbentrop gehörte. Die Gelegenheit, sich zu rächen, war gekommen, und dazu brauchte von Papen Bündnispartner. In aller Verschwiegenheit sondierte man weiter die Lage. Man plante, Schleicher mit Hilfe anderer rechtskonservativer Kräfte zu stürzen und eine neue Regierung zu bilden. Vor allem die Standesgenossen Hindenburgs arbeiteten den Schreckensszenarien der rechten Hetzer in die Hand. Wieder waren es die ostelbischen Junker, die auf einer Versammlung der Großagrarier die Verelendung der deutschen Landwirtschaft heraufbeschworen und diese Entwicklung auf die Unfähigkeit und Untätigkeit der Regierung schoben. Eine Hungersnot stünde unmittelbar bevor. Dieser Notstand würde der kommunistischen Hetze in die Hände spielen. Tatsächlich hatten die Kommunisten zugelegt, doch ebenso die Nationalsozialisten. Schleicher versuchte, die NSDAP durch eine Spaltung zu schwächen und versuchte, ihren linken, sozialistischen Flügel hinter sich zu bringen. Ihm schwebte ein Bündnis zwischen Gewerkschaften, Reichswehr, Teilen der NSDAP und der bündischen Jugend vor. Doch alles misslang. Der glücklose Schleicher stand bald vor demselben Dilemma wie von Papen. Ich habe es schon verschiedentlich zum Ausdruck gebracht und wiederhole es heute. Es sitzt sich schlecht auf der Spitze der Bajonette. Das heißt, man kann auf die Dauer nicht ohne breite Volksstimmung hinter sich regieren. Diese Stimmung in den breiten Schichten der Bevölkerung wird sich aber gerade eine Regierung wie die von mir geführte erst durch ihre Taten erwerben müssen. Und ich gebe mich über die Schwere dieser Aufgabe keiner Illusion hin. Zunächst werde ich schon zufrieden sein, wenn die Volksvertretung, der ich für diese Zeit gern eine starke Dosis gesunden Misstrauens zubilde, der Regierung ohne Hineinreden und ohne die hinlänglich bekannten parlamentarischen Methoden Gelegenheit gibt, ihr Programm durchzuführen. Dieses Programm besteht aus einem einzigen Punkt: Arbeit schaffen. Alle Maßnahmen, die die Reichsregierung in den nächsten Monaten durchführen wird, werden mehr oder weniger diesem einen Ziel dienen. Ich habe mich in den letzten Wochen auf Fahrten durch die deutschen Lande davon überzeugen können, dass den Deutschen aller Stände ausschließlich der eine Gedanke beherrscht: Gebt uns Arbeit und damit die Hoffnung zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Alles andere interessiert uns nicht. Am wenigsten Verfassungsänderungen und sonstige schöne Dinge, von denen wir nicht satt werden. So von Schleicher am 15.12.1932. Den drohenden Bürgerkrieg vor Augen verlangte er dieselben Vollmachten, die von Papen noch im Dezember von Hindenburg erhalten hatte. Aber dieser spielte nun nicht mehr mit. Denn der greise Staatsführer hatte bereits den Beschluss gefasst, Schleicher endgültig fallen zu lassen. Am späten Abend des 22. Januar servierte der aufgeräumte Gastgeber Joachim von Ribbentrop Champagner. Kein Problem, vertrieb er ihn doch selbst. Unter den wenigen auserlesenen Gästen tat sich einer besonders hervor. Franz von Papen war immer noch ein Mann von Welt, ein ebenmäßiges Gesicht, dem das Alter nichts anhaben konnte, das es eher noch interessanter machte. Der markante Schnurrbart verdeckte die schmale Oberlippe. Überhaupt zeigte der Mund einen entschieden männlichen, eher schmallippigen Ausdruck. Von Papens Bonhomie täuschte nur Außenstehende über seine wahren Absichten hinweg. Am meisten beeindruckten aber seine wasserhellen blauen Augen. Er entsprach der Vorstellung eines preußischen Junkers schlechthin. Dagegen schien sein Begleiter aus so ganz anderem Holz geschnitzt zu sein. Noch immer konnte er seine kleinbürgerliche Herkunft nicht verbergen. Vielleicht wollte er das aber auch nicht, denn er war auf die Stimmen dieser Schicht angewiesen. Aus dieser hoffte Hitler, das größte Potenzial aggressiver Ambition und Geltungssucht abzuschöpfen. Motoren, die auch sein Dasein bis zu diesem Zeitpunkt bestimmt hatten. Noch immer wirkte er ein wenig linkisch in der nach außen hin großbürgerlich-adligen Gesellschaft. In diesen selbstgewissen Kreisen hatte man sich schon seit Jahren über den Parvenu aus dem österreichischen Waldviertel lustig gemacht. Diese Urteile konnten durchaus ins Brillante spielen, wenn die Ahnenreihe lang war. Dann konnte ein kunstvoller Sarkasmus entstehen. So fand man später in den Aufzeichnungen eines gewissen Graf Dohner folgende Passage über Hitler, die 1931 verfasst worden war. Er hat weder ein für ihn charakteristisches Kleidungsstück noch überhaupt irgendeine Montur, die er seiner Haltung untertänig gemacht hatte. Dazu kommt seine erschreckende Geschmacklosigkeit. Einzig und allein im neutralen blauen Anzug wirkte er erträglich und einigermaßen unauffällig. Es stimmt nachdenklich, dass allein dieser bürgerliche Habitus ihn einheitlich aussehen lässt, während alle seine übrigen Uniformen sofort ins Auge fallen durch ihre geschmacklose Zusammenstellung und durch störende Einzelstücke. Selbst das Braunhemd, das jedem einigermaßen gut gewachsenen eine anständige äußere Form gibt, zerfleddert er in der Wirkung dadurch, dass er entweder plumpe, halbhohe Schaftstiefel dazu trägt oder sich vom Gürtel ab oberbayerisch gehabt, mit großmütterlichen, hässlichen, grauen Stutzen. Der Dinge Ärgstes jedoch ist die Peitsche, die er fast stets mit sich führt. Es ist dies etwa keine lange Reitgerte, die der Diktator im Zorn federnd gegen den Unterschenkel schlagen könnte, damit die Schärfe oder Dringlichkeit eines Kommandos zu unterstreichen, sondern es ist eine Hundepeitsche mit dickem silbernen Knopf und kurzer, stummeliger, abgenutzter Lederkordel. Zuweilen hält er sie wie einen Marschallstab, und dann glaubt man jeden Augenblick das Glockenzeichen zum Beginn der Zirkusvorstellung zu hören. Diese Peitsche ist ein Symbol. Sie langt einfach nicht. Sie ist nicht kurz genug, um als Stab zu dienen, und nicht lang genug, um Federung zu verleihen. Diese Peitsche ist ein Dilettant, wie der ganze Mann. Als die beiden letzten Ankömmlinge den Salon betraten, Oskar von Hindenburg und Staatssekretär Otto Meissner, wandte sich Hitler ihnen mit dem ihm typisch schnüffelnden Gesichtsausdruck zu. Er bat den Präsidentensohn um ein Gespräch unter vier Augen, das dann aber schnell in einen der berüchtigten ausschweifenden Monologe des Führers der NSDAP mündete. Die darin enthaltene Botschaft war deutlich und unmissverständlich. Nur er, Hitler, könne Deutschland vor der dreuenden Gefahr des Weltbolschewismus retten. Von daher würde er jede Regierung, der er selber nicht vorstünde, bekämpfen. Ein Kinderspiel, da kein Lager ohne seine Unterstützung Mehrheiten finden würde. Der Parvenu aus dem österreichischen Waldviertel war am Ziel, und das wusste er. Auch seinem Verhandlungspartner Oskar von Hindenburg war das mehr als bewusst, da er seinem Begleiter auf dem Heimweg anvertraute: Um diesen Hitler werden wir nicht mehr herumkommen. Januar 1933. An diesem Tag starb die Demokratie. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. Thank you. Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus auf die vorbeimarschierende SA, auf die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Bei ihm steht der Reichstagspräsident und Minister Göring, bei ihm steht Minister Frick. Ein dauernder Jubel dringt herauf. Adolf Hitler steht mit todernstem Gesicht am Fenster. Er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen. Keine Spur von irgendwelcher Siegesstimmung oder dergleichen. Eine ernste Arbeitsstimmung, die auf seinem Gesicht liegt. Er ist nur unterbrochen worden und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbeimarschieren. Arbeiter, der Stern und der Faust, alle Klassenunterschiede sind verwischt. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag, 1813. Und so erleben wir es jetzt hier auch. Das ganz Große, dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben. Der Alte hatte seinen letzten Widerstand aufgebraucht. Der Generalfeldmarschall hatte den Gefreiten zum Reichskanzler gemacht. Als Hitler am Morgen des 30. Januar 1933 sein Domizil, das Hotel Kaiserhof, verließ, jubelten ihm die Menschen auf der Straße zu. »Wir wollen unseren Führer sehen.« Um 11 Uhr sollte die Ernennung stattfinden. Einer der kommenden Männer des neuen Systems schrieb in sein Tagebuch: »Es ist soweit. Wir sitzen in der Wilhelmstraße. Hitler ist Reichskanzler. Wie im Märchen. Uns allen stehen die Tränen in den Augen. Wir drücken Hitler die Hand. Er hat's verdient.« Sein Name war Dr. Joseph Goebbels. Über die Bedeutung des politischen Umbruchs hatte er dezidierte Vorstellungen, die er in philosophische Metaphern kleidete und sich gern Kantscher Begrifflichkeit bediente. »Wenn ich den politischen Umbruch auf seinen einfachsten Nenner bringe, dann möchte ich sagen, am 30. Januar ist endgültig die Zeit des Individualismus gestorben. Die neue Zeit nennt sich nicht umsonst völkisches Zeitalter. Das Einzelindividuum wird ersetzt durch die Gemeinschaft des Volkes. Wenn ich in meiner politischen Betrachtung das Volk in den Mittelpunkt stelle, dann lautet die nächste Konsequenz daraus, dass alles andere, was nicht Volk ist, nur Mittel zum Zweck sein kann. Wir haben also in unserer Bestätigung wieder ein Zentrum, einen festen Pol in der Erscheinung Flucht. Das Volk als Ding an sich. Das Volk als den Begriff der Unantastbarkeit, dem alles zu dienen und dem sich alles zu unterwerfen hat. Es war der 27. Februar 1933. Die Flammen, die aus der Kuppel des wuchtigen Gebäudes schlugen, hatten schon so eine Macht, dass sie die Häuser der Umgebung rot-golden erhellten. Das Feuer loderte vor schwarzer Nacht. Unter dem Dreiecksgiebel des Haupteingangs prangte in ehernen Lettern »Dem deutschen Volke«. Die Sirenen jaulten durch das Dunkel, doch als die Feuerwehr endlich eintraf, waren schon große Teile des Reichstags in Berlin ein Raub der Flammen geworden. Kaum hatten die Feuerwehrmänner die Schläuche von den Einsatzwägen abgerollt und an die Hydranten angeschlossen, erschien schon eine Gruppe dunkel gekleideter Männer auf der Bildfläche. Einer unter ihnen stach besonders heraus, nicht nur durch seine bullige Gestalt, sondern auch durch seinen herrscherhaften Gestus, den er zur Schau trug. So als gehöre alles ihm, und die ihn Umgebenden seien nur untergeordnete Paladine. Der Mann mit dem Gehabe eines römischen Imperators trug einen dunkelgrauen Mantel, einen sorgfältig geschlungenen Schal, darunter ein weißes Hemd und Krawatte, die makellose Garderobe schloss der dunkle Filzhut ab, den er tief in die Stirn gezogen trug. Er wirkte nicht so, als sei er von dem Unglück überrascht und gerade aus dem Bett geholt worden. Es war Hermann Göring, seines Zeichens Reichsminister, kommissarischer Innenminister und damit Herr über den gesamten preußischen Polizeiapparat. Neben ihm stand fast unscheinbar, in einen hellen Staubmantel gehüllt, Reichskanzler Adolf Hitler. Es schien so, als hätte sich die gesamte Politprominenz just an diesem Ort verabredet, denn auch Wilhelm Frick, Reichsminister des Inneren und Reichspropagandaleiter Josef Goebbels waren anwesend. Der dicke Göring tobte sich gegenüber dem Chef der Polizeitruppe aus. Das ist der Beginn eines kommunistischen Aufstandes. Und Hitler, flammend rot im Gesicht, schrie, als würde er gleich zerbersten. Es gibt jetzt kein Erbarmen. Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen wird. Noch in derselben Nacht wurde das Bauernopfer gefunden. Der Holländer Marinus van der Lubbe, der zur Personifikation des Bösen, des weltumspannenden Komplotts des Bolschewismus aufgebaut wurde. Allein, er wirkte fast ein bisschen schwachsinnig, wie er in schlaffer, in sich gekehrter Haltung vor seinen Richtern stand. Nicht nur ihm wurde der Prozess gemacht. Dieses denkwürdige Ereignis löste eine Verhaftungswelle aus, der vor allem kommunistische Abgeordnete zum Opfer fielen. Darum ließ sich bis heute der Verdacht nie ganz aus der Welt schaffen, die Nationalsozialisten hätten den Brand selbst gelegt. Der Partei, die sich der breiten Zustimmung in der Bevölkerung keineswegs sicher sein konnte, war dieser Zeitpunkt sehr willkommen. Nun konnte man sich des politischen Gegners bequem entledigen. Deutsche Männer und Frauen, als wir am 5. März dieses Jahres zur letzten Reichstagswahl antraten, da hat der Führer euch versprochen, dass es die letzte Wahl sein werde, die das deutsche Volk aufruft, sich zu entscheiden über das System der westlichen Demokratie mit all seiner Verhetzung, dem Klassenkampf, den liberalistischen Wirtschaftsmethoden, der Unsauberkeit, der Verleumdung und der Führerlosigkeit. Oder ob es regiert werden wolle in Ehrlichkeit, Sauberkeit und Wahrheit, in Disziplin, Ordnung und Einigkeit. So Vizekanzler Franz von Papen. Am 5. März 1933 wählte das deutsche Volk zum letzten Mal demokratisch, nur wusste es dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Nationalsozialisten, die mit ihrer Panikmache nach dem Reichstagsbrand im Februar mit einem eindeutigen Votum der Bevölkerung gerechnet hatten, sahen sich enttäuscht. Die Zweidrittelmehrheit, mit der man die Verfassung hätte ändern können, wurde verpasst. Mit 340 Sitzen zogen die Koalitionspartner aus NSDAP und der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot in das neu gewählte Parlament ein. Für die neuen Machthaber galt als hässlicher Nebeneffekt, dass der politische Gegner nicht vollkommen ausgeschaltet werden konnte. Die bedrohte und verfolgte KPD erhielt immer noch 81 Sitze und die ebenfalls unter Druck stehende SPD 120. Um die Zweidrittelmehrheit im Reichstag doch noch gegen das Votum der Bevölkerung zu erzwingen, wurden der KPD die Reichstagsmandate im Nachhinein aberkannt. Dazu hatte man vor der Wahl noch rasch ein neues Gesetz aus dem Boden gestampft, die Reichstagsbrandverordnung, die der Abwehr angeblich kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte dienen sollte. Diese setzte wichtige Artikel der Verfassung für die Dauer des im Übrigen nicht begrenzten Notstands außer Kraft. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Hausbesuchen und von Beschlagnahmungen sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig. Der Reichspräsident hat nach dem Gottesdienst eine Rundfahrt um die Stadt angetreten. Durch die begeisterten SA-Leute, die Spalier bilden, ist er hindurchgefahren. Tausende haben ihm zugejubelt. Jetzt setzt sich die Wagenkolonne Adolf Hitlers in Bewegung. Seine SS fährt jetzt in den großen Kraftwagen voraus, um ihm den Weg zu bahnen. Die Massen drängen immer weiter nach. Es ist hier eine Begeisterung, eine Freudigkeit von Stimmung, wie nie zuvor, wie jetzt Adolf Hitler zu Fuß durch das Spalier der Masse geht. Alle Arme recken sich ihm entgegen. Stahlhelmer, SA-Leute, Polizei, Reichswehr, alles grüßt den Führer des neuen Deutschlands. Die nationalsozialistische Reichstagsfraktion ist schon vorher vor der Kirche angetreten. Auch sie gliedert sich in den Zug ein. An den Reichskanzler anschließt sich nun die ganze Führung der nationalsozialistischen Partei. Wir erkennen die Führer der österreichischen Bruderbewegung, den Landesleiter von Österreich. Wir sehen die Führer Ostpreußens. Aber jetzt kann die Polizei der Situation nicht mehr Herr werden. Adolf Hitler ist umringt von einer begeisterten Menschenmauer. Er kann sich selbst nicht mehr den Weg hindurchbahnen. Er muss sich Schritt für Schritt durch diese Masse hindurchkämpfen, sich hindurcharbeiten. Er kann sich dieser begeisterten Liebe und Zustimmung der Massen nicht mehr erwehren. Das Heil rufen, das die breite Straße langtönt. Sie sehen mit mir die Soldaten, die SA-Männer, die Stahlhelme, sich aufrichten. Sie wollen, dass ihre Führer, der Kanzler, der Minister des Reiches und dann den sie erwachten mit glühendem Herzen, der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, der erste Soldat des Krieges, ihnen ins Auge schaut. Am 21. März 1933 vollzog sich in der eher unbedeutenden Garnisonsstadt Potsdam, die neben dem Moloch Berlin fast ein wenig verschlafen wirkte, ein Spektakel, das als eines der großen Medienereignisse des Dritten Reiches gelten konnte. Die dort Anwesenden blickten auf ein Meer aus Schwarz-Weiß-Rot, denn neben den alten Kaiserflaggen hingen schon die neuen Hakenkreuzfahnen. Neben Formationen der Reichswehr marschierten Abteilungen der Sturmabteilung und der Hitlerjugend, aber auch welche des Stahlhelms und der preußischen Schutzpolizei. Militärparaden waren unmittelbar nach dem Großen Krieg und in der vergangenen Dekade noch mit einer gewissen Geringschätzung behaftet. In der Weimarer Republik spielte das Militär nach außen keine gesellschaftlich relevante oder gar stilbildende Rolle mehr. Aber das sollte sich mit der neuen Regierung aus Nationalsozialisten und Deutschnationalen mit ihrem neuen Reichskanzler an der Spitze ändern. Der Tag von Potsdam galt als ein wichtiges Signal dieser neuen Zeit. Denn man hatte mit diesem Datum ein besonders symbolträchtiges der deutsch-preußischen Geschichte gewählt. An diesem Tag war nämlich auch der erste Reichstag in der Potsdamer Garnisonskirche im Jahr 1871 feierlich eröffnet worden. Die Gründung des Deutschen Kaiserreiches hatte am 18. Januar 1871 unter großem Pomp im Spiegelsaal von Versailles stattgefunden. Und der baldige Reichskanzler Otto von Bismarck in weißer Paradeuniform hatte die Kaiserproklamation verlesen. Dieses Reich war aus Blut und Eisen geschmiedet worden und auch durch Blut und Eisen wieder untergegangen. Doch jetzt schien es wieder auferstanden. Es war die geniale Leistung des neuen Propagandaministers Dr. Joseph Goebbels, den neu gewählten Reichskanzler in die Tradition der Hohenzollern zu stellen. Es war ein Bild von symbolischer Sprengkraft, wie der greise Reichspräsident in vollem Ornat eines Generalfeldmarschalls die preußische Pickelhaube überkrönt von Adlerschwingen und blinkenden Orden an der Brust dem vor ihm Stehenden die Hand reichte. Er schien fast über den gelackten Scheitel des in Katt und Zylinder großbürgerlich Verkleideten hinweg und starr geradeaus zu blicken. Nahtlos knüpfte das Militärische der Inszenierung an die Feierlichkeiten zur Reichstagswahl in der Nacht des 30. Januar, knapp zwei Monate zuvor, an. Dort waren es Formationen aus SA-Männern, die bewaffnet mit Fackeln und gröhlendem Gesang an der Reichskanzlei in langen Reihen vorüberzogen. Ganz entfernt, wie ein dem gemeinen Volk enthobener, absoluter Herrscher, grüßte Hitler an einem von hinten erleuchteten Fenster, ein kleiner Schatten nur, fast wie ein Scherenschnitt. Es war eine Verbindung über die Särge der Hohenzollernkönige hinweg, eine, die Tradition und Fortschritt miteinander vermählte. Vergessen war nun die Tatsache, dass sich der alte Reichspräsident bis zuletzt gegen die Ernennung seines neuen Reichskanzlers gewehrt und ihn als einfachen Gefreiten geschmäht hatte. Die Glocken der Garnisonskirche spielten die Melodie »Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab« und weich auch keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Es sollte ein Menetekel werden. Allein es wusste niemand als solches zu deuten, trunken vor Glück und Bedeutung an der Schwelle zu einer neuen Zeit, zu einer neuen Ära, die wieder Bedeutung und Rang versprach, die 1918 genommen worden waren. Die Feierlichkeiten zum Tag von Potsdam kann man rückblickend als Beerdigungsfeierlichkeiten für die Weimarer Republik betrachten. Ruhig und von der Überzeugung durchdrungen, eine wesentliche Etappe auf seinem Weg erreicht zu haben, trat Hitler ans Rednerpult und begann mit staatstragender Stimme. Das Schreien, das Bellen, das Drohen und Schmeicheln schienen einer weit zurückliegenden Zeit anzugehören. Herr Reichspräsident, Abgeordnete, Männer und Frauen des Deutschen Reichstages, schwere Sorgen lasten seit Jahren auf unserem Volk. Nach einer Zeit stolzer Erhebung, reichen Blühens und Gedeihens auf allen Gebieten unseres Lebens sind, wie so oft in der Vergangenheit, wieder einmal Not und Armut bei uns eingekehrt. Trotz Fleiß und Arbeitswillen, trotz Tatkraft, einem reichen Wissen und bestem Wollen suchen Millionen Deutsche heute vergebens das tägliche Brot. Die Wirtschaft verödet, die Finanzen sind zerrüttet, Millionen ohne Arbeit. Die Welt kennt nur das äußere Scheinbild unserer Städte, den Jammer und das Elend. Sieht sie nicht. Am 23. März 1933 fand in der Krolloper in Berlin eine denkwürdige Sitzung statt, in der die noch verbliebenen Abgeordneten das Ende der Institution Reichstag beschlossen und damit den Selbstmord ihrer Parteien verursachten. An diesem Tag wurde über eine Gesetzesvorlage entschieden, die sich Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich nannte. Dieses Ermächtigungsgesetz schränkte demokratische Rechte empfindlich ein, indem auf die Reichsregierung nahezu unbeschränkte Befugnisse übertragen wurden, so wie jene, den Reichshaushalt zu kontrollieren oder Gesetze zu beschließen, die nicht nur von der Verfassung abweichen, sondern gegen sie gerichtet sein konnten. Es gab nur eine Einschränkung. Die Rechte des Reichspräsidenten durften nicht berührt werden. Aber es war nur eine Frage der Zeit. Der alte Mann war bereits 86 Jahre alt. Am 23. März nun wurde dieses Gesetz vorgelegt. Die Abgeordneten aller im Reichstag versammelten Parteien äußerten sich zu diesem Gesetzesvorschlag. Adolf Hitler sprach zuerst, unerwarteterweise sachlich und ruhig. Männer und Frauen des Deutschen Reichstags. Im Einvernehmen mit der Reichsregierung haben die Nationalsozialistische und die Deutschnationale Volkspartei Ihnen durch einen Initiativantrag ein Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich zur Beschlussfassung unterbreitet. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es hierbei grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Die theoretische Gleichheit vor dem Gesetz kann nicht dazu führen, grundsätzliche Verächter der Gesetze und der Gleichheit zu tolerieren, ja ihnen am Ende aus irgendeiner demokratischen Doktrin die Freiheit der Nation auszuliefern. Sie wird die Gleichheit vor dem Gesetz aber all denen zubilligen, die in der Frage der Rettung unseres Volkes vor dieser Gefahr sich hinter die nationalen Interessen stellen und der Regierung ihre Unterstützung nicht versagen. Überhaupt soll es ihre höchste Aufgabe sein, die geistigen Führer dieser Vernichtungstendenz zur Verantwortung zu ziehen, die verführten Opfer aber zu retten. Sie sind insbesondere in den Millionen deutscher Arbeiter, die diese Idee des Wahnsinns und der Selbstvernichtung huldigen, nur die Ergebnisse einer unverzeihlichen Schwäche früherer Regierungen, die die Verkündung und Vertretung von Ideen nicht verhinderten, deren praktische Verwirklichung sie selbst aber unter Strafe stellen mussten. Die Regierung wird sich in dem Entschluss, diese Frage zu lösen, von niemanden beirren lassen. Es ist Sache des Reichstags, nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Danach berieten sich die übrigen Fraktionen. Als die Abgeordneten wieder zusammentraten, erteilte der Reichstagspräsident Hermann Göring dem Sprecher der SPD, Otto Wels, das Wort. Otto Wels, der immer wieder durch seinen Mut und seine Gradlinigkeit auf sich aufmerksam gemacht hatte, hielt eine Rede, die eine klare Absage an die Gesetzesvorlage darstellte. Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen, mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern, das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. Danach Stille und dann zaghafter Applaus, allerdings nur aus den Reihen der eigenen Parteigenossen. Otto Wels legte in diesem Moment ein sowohl ehrenhaftes als auch standhaftes Zeugnis gegenüber deutschen Idealen ab, die man in der Zwischenzeit wohl vergessen hatte. Als Hitler erneut das Wort ergriff, war sein Vorrat an Kreide aufgebraucht. Er, der sich von Freunden gerne Wolf nennen ließ, wandte sich mit schreiender Stimme an die Abgeordneten und endete, während seine Augen wütend in Richtung der Fraktion der SPD funkelten: Ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen! Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie! Nach der Auszählung der Stimmen verkündete der Reichstagspräsident das Ergebnis. Da es sich um ein verfassungsänderndes Gesetz handelt, ist folgende Feststellung zu treffen. Die gesetzliche Mitgliederzahl des Hauses beträgt 566. Davon sind 2/3 378, davon wiederum 2/3 252. Somit ist das Ermächtigungsgesetz mit der verfassungsmäßigen Mehrheit von 441 Stimmen angenommen. Damit war der Reichstag zu dem geworden, als dass er immer geschmäht worden war. Eine Schwatzbude. Oder, um es mit der Berliner Schnauze zu sagen, der teuerste Gesangverein der Welt. Dies in Anspielung darauf, dass hinfort bei Staatsakten das Horst-Wessel-Lied im Anschluss an die Nationalhymne angestimmt werden würde. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Schritt. Die Straße frei den braunen Bataillonen. Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann. Es schauen aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. In den ersten 100 Tagen leisteten die neuen Machthaber gründliche Arbeit. Sie würden sich aller tatsächlichen und eingebildeten Widersacher entledigen. Nur 2 Wochen nach dem Erlass des Ermächtigungsgesetzes wurde ein weiteres Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich erlassen, in dessen Zuge die Landesparlamente aufgelöst und Reichsstatthalter eingesetzt wurden, die für die Beobachtung der vom Reichskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik sorgen sollten. Damit war eine weitere wichtige Kontrollinstanz der Regierung ausgeschaltet worden. Die politische Opposition saß nun in SA-Kellern und sogenannten wilden Lagern statt im Parlament und war der brutalen Willkür einer selbsterkorenen Ordnungsmacht hilflos ausgeliefert. Entkamen Einzelne diesem Terror, würden ihre Lippen für immer versiegelt sein, denn zu groß war die Angst, wieder verschleppt und gefoltert zu werden. Draußen hingegen freuten sich die meisten über die neue Zeit. Es sollte erst allmählich deutlich werden, dass viele, die dabei aufmärschen und festen, jubelten, irgendwie auch von der dunklen Kehrseite der Veranstaltung profitierten. Denn mit der schleichenden Entrechtung kam auch der schleichende Profit. Zunächst versuchten die Gewerkschaften, sich der neuen Politik anzupassen, indem sie sich von der SPD distanzierten und sich den Nationalsozialisten anbiederten. Doch dies reichte den braunen Machthabern nicht. Am 1. April 1933 wurde das erste Gewerkschaftshaus in Hannover von SA- und SS-Truppen überfallen und besetzt. Eine Boykottmaßnahme, die das Ende der Gewerkschaften als traditionell linke Korrektive von Politik und Gesellschaft einläutete. Am 2. Mai war dieser Prozess abgeschlossen, als das Vermögen der Gewerkschaften beschlagnahmt und die führenden Funktionäre in Schutzhaft genommen wurden. Die neue Zeit kam unter Krach und Krawall, aber auch unter dem Deckmantel der Legalität. Denn am 7. April 1933 war noch ein neues Gesetz mit dem beschönigenden Namen Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums beschlossen worden. Mit diesem bestand nun die Möglichkeit, sich missliebiger Beamter zu entledigen, für die nicht gewährleistet war, dass sie rückhaltlos hinter dem nationalen Staat stünden. Wer aus der Sicht der Machthaber kein Arier war, brauchte seine Gesinnung erst gar nicht mehr auf den Prüfstein zu legen. Er wurde sofort entlassen. Auch Frauen wurde mittels massiver Propaganda nahegelegt, ihre Arbeitsplätze doch für ihre Männer zu räumen und sich fortan der Aufzucht und Pflege ihrer Kinder zu widmen. Sie durften nach 1933 zahlreiche Berufe nicht mehr ausüben. Hitler persönlich hatte die Zulassung von Frauen als Richterinnen oder Rechtsanwältinnen im Deutschen Reich untersagt und darüber hinaus auch in höheren Beamtenstellen. Und wieder profitierten jene, die die vakant gewordenen Plätze einnahmen. Aus diesen Tatsachen sollte sich der Mythos herleiten, dass Hitler die Arbeitslosigkeit abgeschafft habe. Zuerst tötete man in Gedanken, dann mit Worten und dann mit der Faust. Und für die Herren des neuen Regimes galt, sie töteten mit Gesetzen. Noch nie in der Geschichte wurde ein demokratisches Gebilde so systematisch ausgehöhlt und instrumentalisiert wie die Weimarer Republik, die nach ihrem funktionalen Ende ausgeweidet wurde wie ein Kadaver. Ihre Hüllen standen noch, doch innen war sie hohl und barg Platz für jene, die sich in ihr versteckten. Und seht, der Kadaver ist geschminkt und geschmückt, wird durch die beflackten Straßen getragen, man jubelt ihm zu. Doch die, die ihm zujubeln, werden brennen wie ihre Städte. Denn der Feind wird nicht wie in Troja von außen kommen, er lauert im Inneren der Stadt und er trägt das Gesicht von jedem seiner Bewohner. Doch zuerst brannten die auf Papier verewigten Gedanken. Auf Veranstaltungen der linientreuen Studentenschaft wurden in Berlin, Hamburg, Dresden, Frankfurt, Köln, München und anderen deutschen Städten Bücher auf die für sie errichteten Scheiterhaufen geworfen. In Berlin bellte der neu installierte Propagandaminister Josef Goebbels mit heiserer, sich überschlagender Stimme: Das Alte liegt in den Flammen! Das Neue wird aus der Flamme unseres eigenen Herzens wieder emporsteigen! Wo wir zusammenstehen und wo wir zusammengehen, da fühlen wir uns dem Reich und seiner Zukunft verpflichtet! Studentenvertreter, die zu der Hinrichtung des Ungeistes aufgerufen hatten, schrien in die Nacht: Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke. Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Triebslebens. Für den Adel der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten. Für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann. So ging es, bis alle Schriften von Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Leon Feuchtwanger, Erich Kästner, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Franz Werfel, Arnold und Stefan Zweig, um nur einige der zu Volksfeinden ernannten Schriftsteller und Wissenschaftler zu nennen, dem Feuer anheimgegeben waren. In Freiburg sagte man die Bücherverbrennung zunächst ab, wie vielerorts mochte das Wetter nicht mitgespielt haben. Doch am 24. Juni 1933 fand eine kleinere, symbolische Verbrennung im Rahmen der örtlichen NS-Sonnwendfeier statt. Der gerade ernannte neue Rektor der Universität, Martin Heidegger, orakelte mit verklärtem Pathos: Flamme, künde uns, leuchte uns, zeige uns den Weg, von dem es kein Zurück mehr gibt. Flammen zündet, Herzen brennt. Der Philosoph als Inquisitor. Bereits damals wurde er als geistiger Gigant weit über sein Herkunftsland hinaus verehrt. Es ist ein Fanal und ein Menetekel, das die wenigsten in seiner Deutlichkeit erkannten. Die Flammen schlugen hoch und erhellten die umliegenden Fassaden. Die Menschen jubelten und johlten. Doch es gab auch welche, die stumm die Straße säumten oder regungslos aus den Fenstern blickten. Doch die, die sich schämten, erhoben ihre Stimmen nicht. Es waren doch nur Bücher. Und waren diese das Risiko wert? Nach 100 Tagen hatten die neuen Machthaber jede mögliche Kraft, die ihnen gefährlich werden konnte, ausgeschaltet. Man nannte diesen Prozess Gleichschaltung. Und man hatte propagandistisch einen Sündenbock für alle zurückliegenden, bestehenden und in Zukunft sich ereignenden Missstände gefunden, die Juden. Der dumpfe und diffuse, im Übrigen salonfähige Antisemitismus war zu einer pseudowissenschaftlichen Rassenlehre geworden, die allmählich in die Überzeugung vieler einsickern sollte. Aber nicht nur gegen den vermeintlichen Feind richtete sich das gefräßige Getüm. Es fraß auch die eigenen Leute. In der Nacht der langen Messer, vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934, ereignete sich der bis dahin größte Verrat. Auslöser waren Rivalitäten der beiden Kampftruppen der Partei SA und SS. Die SA hatte bis dahin wesentlich zur Machtergreifung und Machterhaltung Adolf Hitlers und seiner Partei beigetragen. Anfangs noch als Rabaukentruppe belächelt und nicht für voll genommen, wussten sich die uniformierten Braunhemden zunehmend Respekt zu verschaffen. Immerhin zählten sie 4 Millionen Mitglieder. Hitler dankte dies Ende Dezember 1933 mit einem herzlichen Dankesschreiben an seinen treuen Freund der ersten Stunde, den langjährigen SA-Führer Ernst Röhm, und sprach von dessen unvergänglichen Diensten. Die Gunst seines Gönners verspielte der SA-Führer, der sich als eigentlicher Träger der Bewegung sah, mit völlig überzogenen Machtansprüchen, die die Territorien anderer Funktionäre der Partei bedrohten. Es waren die Offiziere, die ein Schreiben Ernst Röhms, die künftige Aufgabe der Reichswehr solle die eines reinen Ausbildungsheeres sein, als Zumutung empfanden. Denn die in dem Schreiben enthaltenen Forderungen hätten quasi ein Aufgehen der Reichswehr in einer von der SA gestellten revolutionären Volksmiliz bedeutet. Die Offiziere stellten daraufhin die Machtfrage. Unterstützt von jenen, die sich von dem mit einem ungebrochenen Selbstbewusstsein ausgestatteten Röhm düpiert fühlten. Auch Hindenburg forderte Hitler unmissverständlich auf, dem Treiben der SA Einhalt zu gebieten. Ansonsten würde er das Kriegsrecht verhängen. Hitler musste nun entscheiden. Er brauchte den Terror des Straßenkampfes, in dessen Tradition sich viele der Mitglieder der SA sahen, nicht mehr. Der Ruch dieser Schlägertruppe schadete ihm eher, der nun entschlossen war, den Staatsmann, den man im Ausland ernst nahm und auf dessen Meinung man hörte, zu verkörpern. Hitler wählte einen Weg, der ihm wie so oft den größten Erfolg versprach. Er verbreitete über seinen alten Weggefährten, einem Freund der ersten Stunde, das Gerücht, dass dieser Putschabsichten hege. Am 23. Juni 1934 unterrichtete der Chef des Allgemeinen Waffenamtes der Reichswehr, Oberst Friedrich Fromm, seine Offiziere über die Aufstandspläne der SA. Auch die aufstrebenden und in starker Konkurrenz zur SA stehenden Führer von Sturmstaffel, SS, Heinrich Himmler, und Sicherheitsdienst SD, Reinhard Heydrich, spielten bei der Entmachtung der SA eifrig mit. Sie boten sich für Abwehrmaßnahmen gegen die anstehende Revolte an. Es hatte die Regularien eines Rituals, das der tatsächlichen Tötung eines Menschen die protokollarische vorausging. Ernst Röhm wurde in Abwesenheit aus dem Verband der deutschen Offiziere ausgestoßen. Er erfuhr davon während seiner Kur in Bad Wiessee. In der Pension Hanselbauer wurde er am frühen Morgen des 30. Juni grob aus dem Schlaf geweckt. Während drei Männer in das kleine Pensionszimmer drängten, konnte der noch schlaftrunkene Mann das Geschehen um sich herum nicht einordnen. Erst nach einigen Minuten erkannte er eine ihm vertraute Gestalt, die ihn scharf ansprach. »Röhm, du bist verhaftet.« Während die beiden Kriminalbeamten etwas ratlos herumstanden und auf weitere Weisungen harrten, hatte Röhm sich schon gefasst und antwortete fast reflexhaft mit zum Gruß erhobenen Arm, »Heil, mein Führer!« Der so Angesprochene schlug dabei mit seiner Nilpferdpeitsche immer wieder gegen seine Stiefelschäfte. Man kann sich die gespenstische Absurdität dieses Wortwechsels lebhaft vorstellen. Vor allem die im Bett liegende Gestalt bot ein groteskes Bild. Aus dem runden Kopf, der übergangslos in den stämmigen Rumpf überging, schaute ein feistes Gesicht heraus, das von mächtigen Schmissnarben gezeichnet war. Diese gaben den Zügen etwas Martialisches, das einen krassen Gegensatz zu dem weichlich-molligen Körper bildete, der die Anstrengung unternahm, zu dem Gruß die entsprechende stramme Haltung einzunehmen. Allein diese konnte nicht überzeugen, da der Grüßende nur mit Trikothemd und Unterhose bekleidet war. Noch am gleichen Tag wurden Röhm und die anderen SA-Führer, die sich in der Pension aufgehalten hatten, in die Vollzugsanstalt von München-Stadelheim gebracht. Die SA-Führer wurden auf Geheiß Hitlers sofort erschossen. Röhm wurde am nächsten Morgen aufgefordert, Selbstmord zu begehen. Der Vollzugsbeamte, der ihm zu diesem Zweck eine Pistole in die Zelle gebracht hatte, räumte ihm für den Akt der Selbsttötung 10 Minuten ein. Als nach einer halben Stunde hinter der Zellentür immer noch alles ruhig blieb, wurde einer der Bewacher aufgefordert, nach dem Rechten zu sehen. Der dickliche Gefangene bot ein Bild des Jammers. Er hatte es gerade noch geschafft, sein Hemd über der Brust zu öffnen, aber dann hatte ihn der Mut verlassen. Seine nackte, fleischige Brust hob und senkte sich, als hätte er einen anstrengenden Marsch hinter sich. Der Ausdruck in seinem bulligen Gesicht wirkte etwas blöde und stumpf. Die Lippen bewegten sich lautlos. Mein Führer, mein Führer. Das Geräusch der Detonation verschluckte das letzte Wort. Bereits der erste Schuss des Beamten traf und Röhm brach zusammen. Sein Körper bäumte sich noch einmal in einer kurzen Konvulsion auf. Aus dem Mundwinkel des Toten lief ein dünner Blutfaden das Kinn hinab. Am 30. Juni wurden auch Kurt von Schleicher, Hitlers Amtsvorgänger als Reichskanzler, zusammen mit seiner Frau Elisabeth in ihrer Villa in Neubabelsberg erschossen. Und auch Gregor Strasser, einer der ersten Weggefährten Hitlers, der es in der NSDAP bis zum Reichsorganisationsleiter gebracht hatte, wurde an diesem Tag im Gestapo-Hauptquartier in einem Keller erschossen und seine Leiche anschließend zerstückelt. Auch der ehemalige Machthaber Bayerns Gustav von Kahr bekam nun die Rache der Nationalsozialisten für den misslungenen Putsch im November 1923 zu spüren. Ein NS-Kommando nahm ihn am 30. Juni 1934 in seiner Wohnung fest. Während der Fahrt in das Konzentrationslager Dachau wurde er von SS-Schergen misshandelt und nach seiner Ankunft im Lager auf Befehl des Kommandanten erschossen. Es war eindeutig politischer Mord. Nicht nur an den prominenten Gegnern, sondern auch an Unbeteiligten. Der Mord an Frau Schleicher war nicht geplant. Und in München gab es eine bedauerliche Verwechslung. Es traf den Musikkritiker Willy Schmidt. Doch die Empörung darüber blieb aus. Kaltschnäuzig konstatierte Goebbels: Keine Panne, als die, dass auch Frau Schleicher mitfiel. Schade, aber nicht zu ändern. Schmidt war ihm keine Erwähnung wert. Und auch in den entsprechenden Kreisen beklagte man sich höchstens darüber, dass Hitler im Reichstag zu dem Vorfall nur ungenügende Erklärungen abgegeben habe und hoffte, wie Heinz Guderian, prominenter General der Reichswehr und Idol der Jugend, dass die Partei ihre Kinderkrankheiten bald überwinden würde. Im Ehrenhof fand wie jeden Mittag mit lautem Getöse die Wachablösung der Leibwache des Reichskanzlers statt. Die Soldaten des SS-Sonderkommandos Jüterborg, der späteren Leibstandarte Adolf Hitler, marschierten im preußischen Stechschritt, dabei knallten ihre Stiefelabsätze hart auf den Asphalt. Die Gesichter, halb verborgen im Schatten der Stahlhelme, verzogen keine Miene, ihr Blick starr geradeaus gerichtet. Das Zeremoniell galt ihm, der gerade ans Fenster im ersten Stock getreten war. Leicht nach vorne gebeugt, beobachtete er das Geschehen. Nach der Wachablösung trat er ins Innere des Raumes zurück. Adolf Hitler war jetzt bereits seit einem halben Jahr Reichskanzler. Sein Habitus und die ihn umgebende Entourage wiesen ihn als Volkstribunen aus. Er war zu dem geworden, was er als Heranwachsender mit seinem Freund Kubizek verehrt hatte, zu einer Gestalt in einer Oper von Richard Wagner. Ein wenig Rienzi, ein wenig Parzival und ein wenig Lohengrin. Er hatte immer geahnt, dass man ihn unterschätzte, dass seine Kritiker ihn hinter seinem Rücken als Schickelgruber verhöhnt hatten. Und er nahm die Herausforderung voller Selbstgewissheit an. Man hat mir vorausgesagt, dass ich mich nur Monate halten werde. Aber die werden sich noch wundern. Ich bleibe. Es war ein langer Weg gewesen. Vom verzogenen Muttersöhnchen zum verkrachten Kunststudenten, ehemaligen Weltkriegssoldaten, Putschisten und Vorsitzenden einer rechtsradikalen Splitterpartei. Fast wäre seine Karriere als Politiker an einem kleinen Schönheitsfehler gescheitert. Bis 1932 hatte er immer noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach seinem Putschversuch versuchte die Landesregierung in Bayern, den Österreicher in sein Heimatland abzuschieben. Um seiner drohenden Ausweisung vorzubeugen, beantragte Hitler selbst seine Entlassung aus der österreichischen Staatsbürgerschaft. Ich bitte um meine Entlassung aus der österreichischen Staatsbürgerschaft. Gründe? Ich befinde mich seit dem Jahre 1912 in Deutschland, habe nahezu 6 Jahre im deutschen Heere gedient, darunter 4,5 Jahre an der Front und beabsichtige nunmehr, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Es war der Freistaat Braunschweig, der es schaffte, dass der staatenlose Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt. Man ernannte ihn zum Beamten, genauer zum Regierungsrat beim Landeskultur- und Vermessungsamt. Damit erhielt er gleichzeitig die Staatsangehörigkeit im Freistaate Braunschweig. Nun war er Reichsbürger. Am 26. Februar wurde er vereidigt und konnte am 13. März 1932 zur Reichspräsidentenwahl antreten. Der Reichspräsident wurde direkt vom Volk gewählt, was ihm eine ungeheure Machtfülle verschaffte. 5 Kandidaten traten gegeneinander an. Hindenburg verfehlte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit nur knapp mit 49,6% der Stimmen. Hitler erreichte immerhin 30,2%. Die anderen Kandidaten, darunter der Kommunist Ernst Thälmann, endeten abgeschlagen. Der zweite Wahlgang endete mit einem Sieg Hindenburgs, der 53% der Stimmen auf sich vereinigen konnte, vor allem mit den Stimmen aus dem demokratischen Lager. Der stockkonservative und durch sein Alter zusätzlich geistig unbewegliche Mann wurde damit zu einem Hoffnungsträger für die längst Verlorenen. Auch wenn Hitler diesmal noch unterlag, so war doch nicht zu leugnen, dass er im zweiten Wahlgang noch einmal 2 Millionen Stimmen dazugewonnen hatte. Eine der brennendsten Fragen, die die Beschäftigung mit Hitler bis heute aufwirft, ist: Wie konnten so viele Menschen sich für jemanden begeistern, der uns heute so fremd, fast komisch erscheint? Die Forschung hat bis heute kein Licht ins Dunkel gebracht, dieses lediglich an einigen Ecken erhellt, um andere in der Finsternis zu belassen. Man bekam nie den ganzen Raum zu sehen. Eine Vorstellung eint aber nahezu alle Positionen. Hitler war ein Verführer. Wie konnte jemand verführen, der selbst so wenig Substanz hat? Vielleicht liegt die Antwort bereits in der Frage verborgen. Er konnte verführen, weil er selbst zu Anfang noch gar nichts war und von daher alles aufnehmen konnte, was an ihn herangetragen wurde: Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, Befürchtungen. Er nahm alles an und verwandelte es in etwas noch nie Gesehenes und Unverwechselbares. Er war wie eine leere Leinwand, die von anderen bemalt wurde. Er war das Bild am Ende, das keiner seiner Mitstreiter alleine von Anfang bis zum Schluss hätte malen können. Kein Göring, kein Goebbels, kein Himmler. Über ihn sollte der bedeutende Schriftsteller und engagierte Journalist der Weimarer Republik Kurt Tucholsky in einer ungewöhnlichen Hellsichtigkeit sagen: Den Mann gibt es gar nicht. Er ist nur der Lärm, den er verursacht. In ihm und um ihn wirkten Kräfte zusammen, deren Ergebnis man heute kennt. Es ist ein Gemälde des Schreckens und der Düsternis, einer Apokalypse gleich. Die Deutschen traf ein Armageddon von solcher Gewalt, wie es sich die Propheten des Neuen Testaments hätten kaum ersinnen können. Es traf ihre Verursacher mit einer höllischen Wucht. Millionen schrien nach Rache und Vergeltung. Doch zu Beginn stand der Schauspieler, der fast jede Rolle beherrschte und sich darin verwandelte wie ein Chamäleon, der seine Posen bis ins Kleinste vor dem Spiegel einübte und Schauspielunterricht nahm. Hitler, der nach Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes und nach dem Tod des alten Reichspräsidenten am 2. August 1934 auch noch dessen Amt mit dem des Reichskanzlers zusammenfügte und sich hinfort Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes nannte, regierte nun mit seinem Kabinett völlig ungestört. Nach und nach entledigte man sich des drückenden Makels des Schanddiktats von Versailles durch wohldosierte und vom Ausland geduldete Vertragsbrüche. Auch das Militär war durch die 1935 wieder eingeführte Wehrpflicht und systematische Aufrüstung zu neuer, alter Wichtigkeit gelangt. Es konnte die gegenwärtige Politik mit den preußischen Idealen gut vereinbaren. Die Soldaten wurden nun persönlich auf den Führer vereidigt. Ich schwöre bei Gott, ihren Heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Die alten und neuen militärischen Eliten fühlten sich geschmeichelt, wenn jede sie betreffende neue Errungenschaft mit großem Pomp begangen wurde, mit prunkvollen Paraden und Aufmärschen aller Waffengattungen. Und er war, ausgerechnet er, der ganz Deutschland zu seiner Braut erkoren hatte, ein Damenmann. Die Frauenherzen flogen ihm zu. Und diejenigen, die in seinen näheren Dunstkreis gerieten, wollten für ihn leben und sterben. Und einige von ihnen starben auch. Die bekannteste ist wohl Hitlers Nichte Geli Raubal, die sich 1931 in der Wohnung ihres fast 19 Jahre älteren Onkel Alf erschoss und damit Gerüchte um ihre Beziehung zu Hitler nährte. Hitler war ihr definitiv emotional verfallen. Vor dieser Beziehung kann er als scheu und unerfahren in Herzensdingen gelten. Er begnügte sich schon in seiner Jugendzeit damit, aus der Ferne zu schwärmen und die Angebetete als Ideal zu stilisieren. Dass über Hitlers eventuelle Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht in seiner Wiener und Münchner Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wenig bekannt ist, mag nicht erstaunen, wenn man die rigide Sexualmoral berücksichtigt, die während der Zeit innerhalb der bürgerlichen Schicht herrschte. Im Übrigen teilte Hitler diese uneingeschränkt. Dennoch wird bis heute spekuliert, ob Hitler aus der Zeit, in der er als Frontsoldat in Frankreich eingesetzt war, mit einer Französin einen unehelichen Sohn hatte. Seine angebliche Geliebte hieße Charlotte Lobjoie und sähe interessanterweise wie eine Zigeunerin aus. Hitler, der auch an der Front zeichnete und aquarellierte, habe ein Zeugnis dieser Frau hinterlassen. Der Soldat habe seine Geliebte mit einem farbenfrohen Kopftuch, offenem Haar und aufgeknöpfter Bluse und teilweise nacktem Busen als offenherziges Bauernmädchen gemalt. Sein angeblicher Sohn, Jean-Marie Loret, hat sich, um den Spekulationen um seine Herkunft zu begegnen, einer erbbiologischen Untersuchung am Institut für Anthropologie und Humangenetik der Universität Heidelberg unterzogen. Die Suche nach geeignetem Erbmaterial, Hitlers Leiche war ja auf sein Geheiß hin verbrannt worden, habe den vermeintlichen Sohn bis nach Amerika reisen lassen, wo die Nachkommen von Hitlers Halbbruder Alois ihm schließlich Haarproben hinterlassen hätten. Man kam zu dem Ergebnis, dass Hitlers Vaterschaft allenfalls nicht ausgeschlossen werden könnte, diese aber nicht sein müsse. Eva Braun, die Hitler am 29. April 1945, einen Tag vor ihrem gemeinsamen Suizid, noch heiraten sollte, war dem 23 Jahre älteren zum ersten Mal 1929 im Atelier seines Freundes und Leibfotografen Heinrich Hoffmann in München begegnet. Die Tochter einer kleinbürgerlichen Münchner Familie fand dort im Alter von 17 Jahren eine Lehrstelle. Bald schwärmte das junge Mädchen für den Herrn Wolf, und auch er fühlte sich zu dieser etwas puppenhaften, rotblonden Schönheit hingezogen. Er lud sie zum Essen und ins Kino ein, nie jedoch zu sich nach Hause. Denn dort lebte seine Nichte, Geli Raubal, als Untermieterin. Als diese sich 1931 erschoss, intensivierte sich Hitlers Engagement für die junge Eva. 1932 solle sie zu seiner Geliebten gemacht haben, jedoch mit der Auflage, sich im Hintergrund zu halten. Denn sein Credo des Eheverzichts, wonach er sich privates Glück versagen müsse, weil er nur noch dem deutschen Volk gehöre, hielt er nach außen hin aufrecht. Eva Braun ließ sich darauf ein, doch wollte sie mehr. Bald unternahm sie einen Selbstmordversuch, mit dem sie Hitler noch näher an sich band, auch weil dieser Skandale fürchtete, besonders nach dem Tod seiner Nichte. Von da an verteidigte Eva Braun diesen Platz erfolgreich und mit raffinierter Zielstrebigkeit. »Wie ich um den Führer leide, kann ich dir nicht schildern«, würde Eva Braun kurz vor ihrem Tod ihrer besten Freundin Hertha Ostermeier klagen. Die Klage war nicht grundlos, denn immer wieder spielte Hitler mutmaßliche Konkurrentinnen gegen Eva Braun aus. So sollte auch England Hitler eine Geliebte beschert haben, die angeblich ein Kind, wiederum einen Sohn, mit ihm hätte. Unity Mitford, eine blonde Schönheit mit Gardemaß und ebenmäßigen Zügen und, Ironie des Schicksals, auch noch die Cousine von Winston Churchills Ehefrau Clementine. Sie reiste 1934 nach München, um Deutsch zu lernen, aber vor allem, um Adolf Hitler zu treffen. In der Münchner Osteria Bavaria traf die 20-Jährige schließlich auf ihr Idol. Hitler überreichte ihr irgendwann sogar ein goldenes Parteiabzeichen, das den ersten Mitgliedern und denen mit besonderen Verdiensten zum Zeichen der Anerkennung vorbehalten war. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin schenkte er ihr eine Loge. Und als Hitler 1938 den Anschluss Österreichs verkündigte, stand die schöne Unité neben ihm. All diese Spekulationen und Untersuchungen sagen weniger über das Forschungsobjekt aus als über jene, die diese Spekulationen und Forschungen anstellen, nämlich dass man menschliche Regungen bei diesem als Ungeheuer des Jahrhunderts deklarierten Politiker feststellen wollte oder eben die Abwesenheit derselben. Es schwingt dabei auch immer wieder nach, dass dieser Mensch nicht der Spezies Homo sapiens sapiens angehört haben konnte. Stattdessen sprach man ihm die Faszination des Monstrums zu. Doch dies greift zu kurz. Indem man Hitler und seinen Mittätern aber andererseits zugesteht, dass bloß eine Verkettung von Umständen sie zu dem gemacht habe, was sie waren, gerät man schnell in die Gefahr der Verharmlosung. So oder so untergräbt man dabei die Dimension des Menschenmöglichen. Denn weder die Dämonisierung Hitlers noch der Versuch, ihn zu verharmlosen, wird uns Nachgeborene davon befreien, uns selbst erkennen zu müssen, indem jeder sich fragt, was hätte ich getan? Und um dies beantworten zu können, bedarf es eines Hitlers in all seinen menschlichen Facetten, denen, die begeisterten und anziehend sein mochten, denen, die als sympathisch und durchaus normal empfunden wurden, denen, die uns heute befremdlich und abstoßend erscheinen, und denen, die in die Abgründe des Menschseins, in das Verstörende, das Böse blicken lassen. Hitler fiel der Umgang mit Frauen leichter, wenn sie wesentlich älter waren als er selbst. Vor allem in seiner Münchner Zeit wurde er von zahlreichen Gönnerinnen unterstützt. Unter ihnen waren auch so einflussreiche und finanziell Gutgestellte wie Frau Bechstein, die Frau des Klavierfabrikanten, oder Frau Bruckmann, die Frau des Münchner Verlegers. Sie waren nicht ohne gesellschaftlichen Einfluss und finanzielle Mittel. Sogar bei Stil- und Kleiderfragen sprachen sie mit. Die Nilpferdpeitsche, die er ständig bei sich trug, um seine männliche Aura zu unterstreichen, war ein Geschenk der Verlegergattin. In ihren silbernen Knauf war zur Erinnerung ein E.B. für Elsa Bruckmann graviert. Aber bald war ihm die Fürsorge seiner reichen Gönnerinnen lästig und er beschwerte sich darüber, dass er wie ein Affe ausgestellt würde. Wie ist Hitlers einnehmende Wirkung auf Damen zu erklären? Wie ihre nicht selten ins Hysterische spielende Begeisterung? Seine äußerliche Attraktivität, auch in jungen Jahren, kann es nicht gewesen sein. Männliche Zeitgenossen sagten, dass er ein Clownsgesicht gehabt habe, so der schweizerische Gesandte Fröhlicher. Überhaupt wurde Hitler häufig in den diversen Beschreibungen etwas Komisches und Clowneskes attestiert. Klaus Mann, der ihn in der Teestube des Münchner Nobelhotels Carlton dabei beobachtete, wie er Erdbeertörtchen mit Sahne in sich hineinschlang, sprach bei seinem Anblick gar von dem hässlichsten Mann der Welt, wobei er vor allem auf seine fleischige Nasenspitze anspielte, die eine dauernde, schnüffelnde Bewegung auszuführen schien. Der Schriftsteller verglich ihren Träger aus diesem Grund mit einer gefräßigen Ratte. Sein Onkel Heinrich sprach gar beim Anblick des Politikers von einer Beleidigung der Menschheit. Wie die Meinungen voneinander abwichen, lässt sich an dem bemerkenswerten Bild ablesen, das Henriette, die Frau seines späteren Reichsjugendministers Baldur von Schirach, wagte, wenn sie behauptete, die Augen des Führers hätten die Farbe nasser Veilchen gehabt. Winifred Wagner, die mit der attraktiven und weltgewandten Magda Goebbels um den Platz der ersten Dame an Hitlers Seite rivalisierte, wird ihr ganzes Leben lang von seinen schmalen, gut gegliederten Künstlerhänden schwärmen. Auch Martin Heidegger war von Hitlers Händen ungewöhnlich fasziniert. In einem Gespräch mit seinem Kollegen Karl Jaspers verstieg er sich auf dessen entgeisterte Frage, wie soll ein so ungebildeter Mensch Deutschland regieren, zu folgender These: Bildung ist ganz gleichgültig. Sehen Sie nur seine wunderbaren Hände an. Einen großen Nazi hat sie, einen kleinen Nazi hat sie, hat den großen und den kleinen Nazi gern. Sagt zum großen Nazi Schatzi, sagt zum kleinen Nazi Schatzi, und verachtet aus der Stadt die feinen Herren. Drum tut mir jeder Herr leid, wenn er ihn, der Schweiz verliebt in meine Senorin. Einen großen Nazi hat sie, einen kleinen Nazi hat sie, denn sie ist in puncto Nazi-Kennerin. Charisma ist eines der Geheimnisse des Menschen. Es lässt sich nicht erklären, nicht auf seine Bestandteile zurückberechnen, nicht erlernen und nicht erwerben. Es ist Teil seines Trägers. Im Altgriechischen bedeutet es Geschenk, genauer Gnadengabe. Heute wird es als Bezeichnung für eine starke Ausstrahlung verwendet. Es wäre ein Trugschluss, es heute noch als etwas grundsätzlich Positives zu sehen. Charismatische Persönlichkeiten können durchaus auch etwas Zerstörerisches beabsichtigen und bewirken. Obwohl Hitlers Anhänger, darunter auch die zahlreichen Frauen, vor allem von Äußerlichkeiten fasziniert waren, von seinen pompösen Auftritten mitsamt Mercedes-Flotte, wirkte vor allem seine Entrücktheit bei Massenkundgebungen, die etwas von Erweckungsgottesdiensten hatten, stark auf seine Zuhörerschaft. Die Choreografie war bei solchen Auftritten immer die gleiche. Er wahrte einen großen Distanzraum zwischen sich und den Zuschauern, durchschritt einen weiten Flur zwischen den in Formation angetretenen Gruppen, betrat die an der höchsten Stelle aufgebaute Rednertribüne, die etwas von einem Altarraum hatte, und hielt seine Ansprache. Das, was sich dann vollzog, war etwas Immaterielles, nur schwer Greifbares, das sich schlecht bei der Betrachtung von Fotos oder Filmen oder gar Zeitzeugenberichten nachempfinden lässt. Es war eine Art Sog, der einen schwindlig machte und fast wie ein Medikament seine sofortige Wirkung entfaltete. Hitler war zweifelsfrei die Hauptattraktion solcher Geschehen und maßgeblich für die Erzeugung dieses schwer zu beschreibenden Sogs verantwortlich. Aber es war auch das Erlebnis, Teil dieser Massengemeinschaft zu sein, die diese zauberische Wirkung entfaltete. Hitler wurde übrigens auch als der erste Rockstar der Geschichte bezeichnet. Diese Bezeichnung orientiert sich weniger an dem Resultat seiner Handlungen als an den Absichten, mit denen er sich selbst installierte und mit denen er installiert wurde. Der, der ihn zum ersten Mal als solchen bezeichnete, ist selbst ein Rockstar. 1976 sagte David Bowie, ein ständig wandelbares Bühnenchamäleon, über den Diktator des Dritten Reichs: Die Mädchen werden heiß und schwitzig, und die Kerle wünschen, das wären sie da oben. Zu Beginn seiner Karriere wurde versucht, ihn als willigen Popanz zu instrumentalisieren, durch den Einfluss auf die Massen genommen wurde, die genauso als manövrierbar galten wie ihre Leitfigur selbst. Zudem war er durch seine besondere psychische Verfasstheit, seinem eidetischen Blick auf die Welt, in der Lage zu personifizieren und zu depersonalisieren. Das bedeutet, dass er zu Menschenmassen eine Beziehung aufbauen konnte, wie zu einer Einzelperson. Die Kommunikation mit der Masse reichte ihm und ersetzte die persönliche Bindung. Diese benötigte er nicht zur Erfüllung seiner Bedürfnisse und zur Bestätigung seiner Person. Die Masse setzte in ihm das orgiastische Gefühl frei, wie es im Allgemeinen Liebende in ihrer Begegnung erfahren. Macht ist ein nicht zu unterschätzendes Aphrodisiakum. Die Veranstaltungen und Aufmärsche ermöglichten es Hitler, Nähe und Bestätigung zu erfahren, ohne seine Distanz und Unberührtheit aufgeben zu müssen. Das hat er bis heute mit vielen Ikonen der Popkultur gemeinsam. David Bowie hatte dies erkannt. Die Depersonalisierung offenbarte sich dort, wo der Diktator zum Mitinitiator und gar Katalysator wurde, wenn Menschen zuerst als Parasiten diffamiert und dann fabrikmäßig vernichtet oder zu Hunderttausenden als Kanonenfutter in einem sinnlosen Krieg verheizt wurden. Die alten Eliten hatten sich nur schwer oder gar nicht mit der Demokratie und ihren Grundregeln abgefunden. Man trachtete von Anbeginn danach, diese Regeln wieder auszuhebeln. Tragischerweise bediente man sich demokratischer Regeln, um dies zu tun. In Manövern wurden die neuesten Waffentypen erprobt, vor allem die durch den Versailler Vertrag verbotene Luftwaffe. Eines fand im September 1937 in den ländlichen Weiten Mecklenburgs statt. Neben Hitler, der trotz brütender Hitze Zwirnhandschuhe und einen schweren Uniformmantel trug, stand ein Mann in einer fremden Uniform, die auf dem Ärmel einen hellen Adler auf schwarzem, dreieckigem Grund zeigte. Man konnte sein Gesicht nur im Profil erkennen, da große Teile des Schädels von einer weichen Uniformkappe verdeckt wurden. Die Gestalt wirkte etwas ungeschlacht. Der Nacken breit und fleischig, das Profil derb mit einem nach vorne ragenden, groben Kinn. Er lachte ungezwungen. Es war Benito Mussolini. Beide Herren demonstrierten mit ihrer Anwesenheit ihre Bündnistreue in der neu geschmiedeten Achse Berlin-Rom. Zwei Jahre später würden die beiden Diktatoren ihre Allianz erneuern und vertiefen und ihr den gewichtigen Namen Stahlpakt geben. Ein Klang von Ewigkeit schwingt darin mit. Obwohl der aggressive Charakter des Manövers auch den Briten und Franzosen nicht verborgen geblieben sein konnte, stellte man sich blind und taub. Neben Mussolini und Hitler stand der Chef des britischen Generalstabs, Feldmarschall Sir Cyril John Deverell. Während die beiden anderen in trauter Verbrüderung ihre Späße machten, sah auch der ranghohe englische Militär nicht unzufrieden aus. Versuchte er sich doch mit der Tatsache zu beruhigen, dass die hier zur Schau gestellte Geschäftigkeit nach Osten gerichtet war und damit die britischen Interessen nicht berührte. Man hatte eigentlich auch nichts dagegen, wenn diesem von Hitler selbst als idiotisch angesehenen Stalin ein bisschen eingeheizt würde. Wer konnte schon wissen, auf welche Ideen dieser Mann noch käme? Stalin, mit richtigem Namen Josef Vissarionowitsch Djugaschwili, hatte sich den Beinamen der Stählerne selbst gegeben. Seit 1927 war er uneingeschränkter Alleinherrscher des riesigen Sowjetreiches. In seinen Vorstellungen war er genauso radikal wie sein deutsches Pendant und in der Durchsetzung seiner Ziele ebenso brutal. Durch Enteignungen, Todesurteile und Verschleppungen entledigte er sich seiner Widersacher und verschaffte sich Zugang zu den Latifundien der Großgrundbesitzer. Diesen Vorgang nannte er Entkulakisierung. Erfolgreich waren beide mit dem legitimierten Raub von Vermögen, seien es russische oder jüdische. Es gelang Hitler, innerhalb weniger Jahre nahezu alle Statuten des Versailler Vertrags zu brechen, geduldet von den umliegenden europäischen Staaten, vor allem von Frankreich und Großbritannien. In einer Art Coup eignete er sich das Nachbarland Österreich an und führte den lange vermissten Teil zurück ins Reich. Der Reichskanzler Österreichs, Kurt Schuschnigg, widersetzte sich zunächst den Plänen des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich. Hitler bestellte daraufhin den Widerspenstigen am 12. Februar 1938 auf den Obersalzberg ein, seinen Herrschaftssitz und seine Kommandozentrale hoch oben in den Berchtesgadener Bergen. Ohne jedes Zeremoniell, das einem Staatsoberhaupt zugestanden hätte, wurde der österreichische Kanzler in das Arbeitszimmer des Führers beordert. Dort saß er wie ein Schuljunge vor seinem Direktor. Hitler setzte auch hier wieder sein bewährtestes Mittel ein, das Drohstarren. Mit düsterer Miene und unbewegtem Blick ließ er den anderen schmoren. Das Gespräch fand ohne jeden Zeugen statt. Doch das Gebrüll des Diktators hallte durch das ganze geräumige Anwesen. Was denken Sie sich eigentlich? Ich, ein Österreicher von Geburt, bin von der Vorsehung bestimmt, ein großdeutsches Reich zu schaffen. Und Sie stellen sich mir in den Weg? Ich werde Sie zertreten! Der Kammerdiener, der ins Zimmer gerufen wurde, fand einen im Sessel zusammengesunkenen Kanzler Schuschnigg vor. Vor ihm der tobende Führer, der beiseite zu seinem Diener zischte. General Keitel soll kommen! Es klang so, als würde der Vollstrecker einer peinlichen Strafe herbeordert. Hitler begrüßte den herbeizitierten General mit der Frage: Wie viele Divisionen stehen an der Grenze, Keitel? Was berichtet die Aufklärung über die Armee des Gegners? Keitel? Die Antwort erfolgte prompt. Keitel hatte an diesem Satz schließlich den ganzen Tag gefeilt und ihn laut vor dem Spiegel geübt. Nicht der Rede wert, mein Führer. Mit seinem Paradesäbel und in voller Montur wirkte er wie ein Schauspieler, der einen General spielte. Zurück in Wien überlegte Schuschnigg, dass er dann doch nicht so klein beigeben wollte. Er verkündete, dass er am 13. März kurzfristig eine Volksabstimmung abhalten wolle. Es ginge um ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, christliches und einiges Österreich. Hitler, als er davon erfuhr, war wie vor den Kopf gestoßen. Der plant einen gemeinen Bauernstreich und will uns übertölpeln! Hatte dieser Schuschnigg noch immer nicht kapiert, wen er da vor sich hatte? Aber doch nicht mit ihm, dem Meister der Überrumpelungstaktik. Noch vor dem vorgesehenen Abstimmungstermin marschierten am 12. März 1938 deutsche Truppen, rund 65.000 Mann, Soldaten und Polizisten, über die österreichische Grenze. Die Menschen auf den Straßen jubelten den Soldaten zu. Diejenigen, denen nicht zum Jubeln zumute war, wurden noch kurz zuvor durch deutsche und österreichische Säuberungskommandos beiseite geschafft. Das Unternehmen Otto war abgeschlossen, als Hitler in Wien verkündete, dass ihn einst die Vorsehung aus dieser Stadt zur Führung des Reiches berufen habe, um ihm nun den Auftrag zu geben, seine teure Heimat dem Deutschen Reich wiederzugeben. Während man in Österreich jubelte, hatte sich die Operationsabteilung des Heeres schon längst einer anderen Angelegenheit angenommen. Sorgfältig wurde im Aufmarschplan Fall Grün die Truppenstärke der beteiligten Heere und die möglichen Reaktionen der Bündnispartner geprüft. Hat Deutschland seine volle Kriegsbereitschaft auf allen Gebieten erreicht, so wird die militärische Voraussetzung geschaffen sein, einen Angriffskrieg gegen die Tschechoslowakei und damit die Lösung des deutschen Raumproblems auch dann zu einem siegreichen Ende zu führen, wenn die ein oder andere Großmacht gegen uns eingreift. Es war die trügerische Hoffnung Frankreichs und Englands, dass Hitler sich beschwichtigen ließe, gäbe man ihm nur das geforderte Sudetenland. Sie führte zu einer unerwarteten Lösung der Tschechenfrage und damit zur Abwendung der Kriegsgefahr. Man einigte sich per Abkommen. Hitler waren Verhandlungen zutiefst zuwider. Er bediente sich gerne des kaiserlichen Impetus, wenn er von Konferenzen als einer Schwatzbude sprach. Ein Vorwand, gegen die Tschechen vorzugehen, war schnell gefunden. Eine im Sudetenland ansässige deutsche Minderheit, angeblich Verfolgungen ausgesetzt, sollte ebenfalls, wie Österreich, heim ins Reich geholt werden. Ich dulde nicht länger, dass die Tschechen 3,5 Millionen Deutsche bevormunden! Er machte kein Hehl daraus, dass er vorhabe, das Land zu besetzen. Dadurch alarmiert wirkte der britische Premierminister Neville Chamberlain auf eine vertragliche Lösung hin. Er wurde dabei von dem französischen Premier Édouard Daladier unterstützt. Nach mehreren vorangegangenen Treffen zwischen Hitler und Chamberlain bestimmte man als Konferenzort nun München. Hitler ließ sich nicht lumpen und quartierte seine Staatsgäste in den vornehmsten Münchner Hotels ein. Das Land, über das verhandelt werden sollte, war allerdings nicht geladen. Das Staatsoberhaupt der Tschechoslowakei fehlte, Staatspräsident Edvard Beneš. Dieser hatte sich bis zuletzt den Plänen Deutschlands widersetzt. Von seinem Bündnispartner Frankreich sah er sich bitter enttäuscht, da dieser lieber verhandelte, als einen Krieg gegen den Aggressor zu führen. Seinen Vorschlag, einen Teil des Sudetenlandes abzutreten und die auf Landesgebieten verbleibenden Deutschen zwangsauszusiedeln, lehnten Frankreich und Großbritannien am Ende ebenfalls ab. So kam es im September 1938 zu Verhandlungen, die tatsächlich als Kamingespräche bezeichnet werden können, da man die Vertreter Englands, Frankreichs und Italiens zu einem Gespräch an einem runden Tisch in der Nähe des Kamins in Hitlers Arbeitszimmer im Führerbau einlud. Das nach diesen Gesprächen im Rahmen der Appeasement-Politik gefasste Abkommen bedeutete faktisch das Ende der Tschechoslowakei. Denn auch andere Volksgruppen neben den Sudetendeutschen verlangten nach Unabhängigkeit. Die Regierung der Tschechoslowakei fühlte sich von allen verraten und gab am 30. September 1938 folgende Erklärung ab. Im Namen des Präsidenten der Republik sowie meiner Regierung erkläre ich, dass wir uns den in München ohne uns und gegen uns getroffenen Entscheidungen unterwerfen. Ich will nicht kritisieren, aber das ist für uns eine Katastrophe, die wir nicht verdient haben. Wir unterwerfen uns und werden uns bemühen, unserem Volk ein ruhiges Leben zu sichern. Ich weiß nicht, ob von dieser in München getroffenen Entscheidung Ihre Länder einen Vorteil haben werden. Allein, wir sind nicht die Letzten, nach uns werden andere betroffen werden. Es war der verzweifelte Versuch, wenigstens noch einen Kern des Staates zu retten. Unterzeichnet hatte der tschechoslowakische Außenminister Kamil Kofta. Aber Hitler war mit diesem Land noch nicht fertig. Er sprach im internen Kreis von der Erledigung der Resttschechei, die er plane. Kurz zuvor hatte die Slowakei auf deutschen Druck hin ihre Unabhängigkeit erklärt. Begleitet wurde dieser Schritt von einer Hetzkampagne gegen das tschechische Terrorregime in der deutschen Presse. Der tschechische Staat war gedemütigt und durch die Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich erheblich geschrumpft. Auch Polen und Ungarn hatten sich noch Gebiete angeeignet. Hacha, der neue Staatspräsident nach dem Rücktritt von Beneš, wurde vom Führer des Deutschen Reiches am 14. März 1938 einbestellt. Dass die ihm als Staatschef zustehenden protokollarischen Ehren nur noch Makulatur waren, wurde ihm spätestens dann klar, als er und sein Außenminister František Chvalkovský erst um 2 Uhr morgens zu Hitler vorgelassen wurden. Das Gespräch fand in dessen riesigem Arbeitszimmer statt. Um die Gäste einzuschüchtern, war viel Lametta anwesend, wie die Berliner Uniformträger respektlos nannten, darunter Generalstabschef Wilhelm Keitel und Hermann Göring in seinem schicken Luftwaffenkostüm. Dessen Morphiumsucht war mittlerweile auch in der Öffentlichkeit kein Geheimnis mehr. Auch jetzt schien er nicht mehr nüchtern zu sein. Ein Foto von dieser Zusammenkunft zeigt, wie Göring versucht, sich in dem tiefen Sessel gerade zu halten. Hacha, der Hitler genau gegenüber sitzt, nimmt eine geradezu unterwürfige Haltung ein, die besonders an der Gestik seiner Hände abzulesen ist. Sein Gegenüber scheint in seinem Sessel zurückzuweichen und an seinem Gesprächspartner vorbeizublicken. Man weiß heute, dass der tschechische Präsident in diesem Augenblick gehofft hatte, wenigstens noch einen kleinen Rest der tschechischen Unabhängigkeit retten zu können. Doch Hitler reagierte mit einer seiner berüchtigten monologischen Reden, in die er immer wieder Vorwürfe einfließen ließ. Es war von der Feindseligkeit der Tschechen gegen die sudetendeutsche Bevölkerung die Rede. Die Tschechen seien damals von Beneš aufgehetzt worden. Tatenlos habe man dabei zugesehen, aber nun sei er, Hitler, mit seiner Geduld am Ende. Die Truppen würden pünktlich um 6 Uhr früh in die Tschechei einrücken, und er fügte hinzu: Tun Sie Ihrem Volk einen letzten guten Dienst und geben Sie Ihrem Kriegsminister den Befehl, unseren deutschen Truppen keinen Widerstand entgegenzusetzen. Hacha war verzweifelt. Er wechselte ratlose Blicke mit seinem Außenminister. »Wir müssen versuchen, eine Telefonverbindung nach Prag herzustellen, Herr Präsident«, schlug Chvalkovský vor. Während Staatschef und Außenminister sich hektisch darum bemühten, in Prag um diese nächtliche Stunde jemanden zu erreichen, baute Göring sich plötzlich bedrohlich vor ihnen auf. Er herrschte die völlig verzweifelten Männer an. Wenn Sie sich nicht ein wenig beeilen, werden wir nicht umhinkommen, Prag ein wenig zu hachaisieren. Was heißt hachaisieren? Fragte Chvalkovský mit schwerem Akzent. Na, bombardieren. Was denn sonst? Göring verließ mit einem unterdrückten Lachen den Raum. In diesem Moment sank Hacha lautlos in seinem Stuhl zusammen. Seine Lippen waren bläulich, er atmete angestrengt. Ein leises Pfeifen entrang sich seiner Brust. Seine Hand verkrallte sich so fest in den Stoff seines Jacketts, dass der oberste Knopf absprang. Chwalkowski erschien vor Schreck wie erstarrt und zu keiner Reaktion fähig. Ein Telefonist eilte dem Schwerkranken zu Hilfe, der augenscheinlich einen Schwächeanfall hatte, und ließ den Leibarzt Hitlers, Dr. Morell, rufen. Glücklicherweise betrat dieser schon nach wenigen Minuten den Raum und beugte sich zu dem Hilflosen, dem ein dünner Speichelfaden aus dem linken Mundwinkel gelaufen war und der inzwischen das Bewusstsein verloren hatte. Mit einem einzigen Ruck riss der Arzt Jacke und Hemd auf, sodass der dünne Stoff des Hemdes nachgab und zerriss. Die blasse, nackte Brust, die nun sichtbar wurde, war der bildliche Ausdruck des Jammers und der Demütigung. Der Arzt ballte die rechte Hand zur Faust und schlug mit voller Wucht auf das Sternum des Patienten. Dann setzte er eine Spritze mit einer langen Nadel direkt in die linke Brust. Diese gewaltsame Aktion, die auf die Anwesenden verstörend gewirkt haben musste, war in dieser lebensbedrohlichen Situation absolut geboten. Auch wollte man nicht riskieren, dass Hacher in der Reichskanzlei zu Tode käme. Womöglich würde alle Welt denken, er sei ermordet worden. Der alte Mann, der so zerbrechlich und moribund wirkte, war wie sein Land, das er repräsentierte. Man hatte aus diesem Stücke herausgerissen wie aus einem totgeweihten Tier, das sich gegen seine Angreifer nicht mehr wehren konnte. Schon kurz nachdem er sich wieder einigermaßen erholt hatte, ließ Hitler ihn ein Papier unterzeichnen, das ihn verpflichtete, das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches zu legen. Als Hacher nach Prag zurückkehrte, war Hitler ihm bereits zuvor gekommen und hatte sich auf dem Hradschin, dem Sitz der Regierung, eingenistet. Aus der Tschechoslowakei wurden nun die Protektorate Böhmen und Mähren und die Slowakei zu einem Satellitenstaat des Deutschen Reiches. Die Einverleibung der Resttschechei als rein räumliche Expansionsbestrebung zu werten, griffe hier zu kurz. Es gibt eine Erklärung, die tief in Hitlers Psyche gründet. Sein Hass gegen das Konstrukt der Tschechoslowakei, den er schon seit seiner Kindheit in Österreich gehegt hatte. Diesen Furor der Vergeltung nährte die Tatsache, dass dieser Staat überhaupt erst durch den Versailler Vertrag 1919 geschaffen worden war. Außerdem war jetzt der Weg nach Polen offen. Die Menschheitsgeschichte ist voller Menetekel, unheildreuenden Vorzeichen, die nicht erkannt oder verkannt werden. Böse Omen leiteten das Zerstörung und Vernichtung bringende Schicksal ein. Eines der grausamsten Menetekel zeigte sich am 9. November 1938. Am Abend dieses Tages brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Es war das erste große Pogrom im Dritten Reich gegen eine Bevölkerungsgruppe, die man systematisch zum Sündenbock gemacht hatte. Das Unrecht war schleichend gekommen und hatte die Bevölkerung anfangs zwar betroffen gemacht, aber in den seltensten Fällen zu einem entschiedenen Widerstand geführt. Alles, was man davon berichten kann, ist schwach gegen die Wirklichkeit, fasste eine Berliner Augenzeugin ihre Fassungslosigkeit und Ohnmacht zusammen, die sie in der Nacht vom 9. auf den 10. November erfuhr. Vor allem in der Hauptstadt tobte der braune Mob. Aber nicht nur der. So viele mehr machten mit, die noch nicht einmal mit der NSDAP verbunden waren. Ein Opfer der Ausschreitungen erinnert sich. Aus den obersten Stockwerken warfen SA-Männer ganze Stoffballen herunter. Die schönsten bunten Seiden wehten wie lange Fahnen an den Häuserfronten herab. Unten stand die johlende Menge und riss sie an sich. Man sah Leute, die die Ballen in Autotaxen packten und mit ihrer Beute wegfuhren. Manchmal wurde ein Eimer Wasser heruntergegossen, um die Menge auseinanderzujagen. Dann warfen die SA-Männer die Schreibmaschinen herunter, die in Stücke zersplitterten. Die Polizei stand untätig dabei. Ein Nürnberger berichtete über die Misshandlungen an seinen Eltern. In den Wohnungen wurde alles kotz- und kleingeschlagen. Teppiche und Bilder zerschnitten. Nichts blieb heil. Dann schlugen sie den Vater blutig, gaben der Mutter einen Tritt in den Leib, sodass sie eine innere Verletzung davongetragen hat. Warfen sie dann die Treppe hinunter. In Düsseldorf wurden die aus den Häusern getriebenen Juden gezwungen, mit nackten Füßen durch die Glasscherben zu gehen. Die gewaltsamen Übergriffe wurden im SA-Jargon als Kälbertreiben bezeichnet. Diejenigen, die sich bei dem Vorhaben nicht wohl in ihrer Haut fühlten, rechtfertigten sich damit, dass sie zum Mitmachen befohlen worden seien und als SA-Mann nicht unangenehm auffallen wollten. Doch es gab auch noch jede Menge Mitläufer. Profiteure und Feiglinge waren es, über deren, wenn überhaupt vorhandenes Unbehagen, sich schnell die Decke der Gleichgültigkeit und des Vergessens legte. Am Nachmittag des darauf folgenden Tages hatte der Mann mit dem Windhundgesicht, aus dem die schmalen Augen eines Bullterriers wachsam herausblickten, seiner Sekretärin in der gebotenen Eile folgendes Fernschreiben diktiert, das sofort an alle untergeordneten Dienststellen weiterzuleiten war. Reinhard Tristan Eugen Heydrich entsprach mit seiner großen, schlanken Gestalt, den hellen Augen und dem naturblonden Haar der Vorstellung eines Parade-Arias. Das Fernschreiben war eine Mischung aus Effizienz und kühler Sachlichkeit, gepaart mit einer unfasslichen Unmenschlichkeit. Maßnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht. Aufgrund des Attentats gegen den Legationssekretär vom Rat in Paris sind im Laufe der heutigen Nacht, 9.10. November 38, im ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen folgende Anordnungen. A. Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen. Zum Beispiel Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung ist. B. Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen. In diesem Tenor geht es weiter. Reinhard Heydrich war inzwischen einer der mächtigsten Männer des Systems. Der spätere SS-Obergruppenführer und Träger des Goldenen Parteiabzeichens, gefürchteter Chef des SS-Nachrichtendienstes SD und Leiter der Sicherheitspolizei SIPO, war, nach seinem Chef Heinrich Himmler, einer der wichtigsten Spitzel des Landes. Die Gestapo, streng hierarchisch durchorganisiert und mit fanatisch treuen Parteimitgliedern besetzt, stellte ein Instrument dar, das ein engmaschiges Netz der totalen Überwachung über das ganze Land gesponnen hatte. Sie kontrollierte sowohl politische Gegner als auch die eigenen Parteimitglieder. Jene, die als Staatsfeinde galten, wurden rücksichtslos und effizient verfolgt. Der SD und die SIPO dienten zudem der Einschüchterung. Das Regime stützte sich auf zwei Säulen, Propaganda und Terror. Doch nun hatte Heydrich ein Problem, denn er hatte den Propagandaminister Goebbels falsch eingeschätzt. Dieser war in seinem Aktionsdrang, ohne Rücksicht auf eventuelle Bedenken, einfach losgeprescht. Und so einhellig, wie Goebbels wohl angenommen hatte, stand die Bevölkerung dann doch nicht hinter dieser ganzen Judenaktion. Heydrich sah sich darum gezwungen, diese im Nachhinein zu legitimieren und sich selbst als Handlungstreibenden zu stilisieren. Die Auswirkungen dieses staatlich angeordneten Vandalismus waren enorm. Die Entrechtung der Juden, die durch die Verabschiedung der Nürnberger Gesetze 1935 vollzogen worden war, erreichte nun einen ersten Höhepunkt, indem sie von der Diskriminierung zur systematischen Verfolgung wurde. In der Reichspogromnacht, wie sie nun politisch korrekt heißt, und in den Tagen danach wurden mindestens 400 Menschen ermordet oder kamen ihren Häschern durch Suizid zuvor. 1.500 Synagogen, tausende Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört, jüdische Friedhöfe geschändet. 30.000 Juden wurden ohne Urteil verhaftet und in Gefängnisse und Konzentrationslager gebracht. Hermann Göring, der als der zweite Mann im Staate galt und zuständig war für die Realisierung des Vierjahresplans, schnauzte seinen heimlichen Rivalen im Kampf um die Sympathie des Führers Joseph Goebbels an, dass die Judenaktion wohl gehörig aus dem Ruder gelaufen sei. Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und hättet nicht solche Werte vernichtet. Auch für den dicken Minister war klar, Goebbels war an allem schuld. Diese insgesamt nutzlose Propagandaaktion, die dazu dienen sollte, die Stimmung in der Bevölkerung gegen die Juden noch ein wenig anzuheizen, war gründlich schiefgegangen, da sie mehr Schaden als Nutzen gebracht hatte. Vor allem mussten an die 100 Protestnoten aus dem Ausland möglichst folgenlos in der Versenkung verschwinden. Man hatte die Geduld der ausländischen Machthaber schon über Gebühr strapaziert. Allerdings hatten die Ereignisse in München bezüglich der Tschechenfrage gezeigt, dass das Ausland doch wenig Interesse an der Verteidigung bestimmter Bevölkerungsgruppen in anderen Ländern zeigte. Und bei wohlwollender Betrachtung hielt sich ja auch die zunächst befürchtete Empörung in der Bevölkerung über die Ausschreitung gegen die Juden in annehmbaren Grenzen. Im Nachhinein war es eigentlich doch ganz gut für die deutsche Volksgemeinschaft gelaufen. Das sagte der Instinkt dem dicken Gemütsmenschen, der etwas von einem Elefanten hatte, genau. In der Sitzung, die er 2 Tage nach den Ausschreitungen, harmlos als Novemberaktion bezeichnet, in seinem Luftfahrtministerium einberief, versuchte er den entstandenen Schaden zu benennen und zu beziffern. Auch Maßnahmen der Schadensbegrenzung sollten beraten werden. Für Göring war klar, dass nicht die Juden, sondern die Versicherungen die Geschädigten waren. Nun habe ich aber gar keine Lust, die deutschen Versicherungsgesellschaften diesen Schaden tragen zu lassen. Ich werde deshalb aufgrund meiner Vollmacht die Anordnung erlassen und bitte da natürlich um die Mitarbeit der zuständigen Ministerien, damit das in das richtige Lot kommt und die Versicherungsgesellschaften den Schaden nicht zu tragen haben. Die Versicherungsvertreter konnten sich zufrieden geben mit den Beschlüssen des 12. November, an dessen Ende harte Sühneleistungen für die Juden standen. Die Juden haben die vom 8. bis zum 10. November entstandenen Schäden auf eigene Kosten sofort zu beseitigen. Versicherungsansprüche werden vom Staat beschlagnahmt. Die drakonischen Maßnahmen wurden Judenbuße genannt und mussten innerhalb eines Jahres in 4 Quartalsraten aufgebracht werden. Jeder jüdische Bürger, der mehr als 5.000 Reichsmark Vermögen besaß, hatte davon 20% an den Staat abzugeben. Eine zweite Durchführungsverordnung legte eine 5. Zahlung zum 15. Dezember 1939 fest, was bedeutete, dass insgesamt 25% des Vermögens abgegeben werden mussten. Mit der Judenbuße konnten die nationalsozialistischen Machthaber die Hälfte ihres Haushaltsdefizits tilgen und sich gleichzeitig lästiger Konkurrenten in der Wirtschaft entledigen. Doch den in Deutschland verbliebenen Juden nahm dies zugleich die letzte Möglichkeit zur Flucht, da sie nun ihr Vermögen nicht mehr veräußern konnten. Die unvorstellbaren Gräuel des Holocaust und die massenhafte Vernichtung unschuldiger Menschen ist ohne Hitler und vor allem ohne seine besondere psychische Verfassung nicht zu denken. Auch in anderen Staaten und zu anderen Zeiten wurden Zivilisten und Unbeteiligte Opfer von Kriegen und Revolutionen. Die Geschehnisse in den Vernichtungslagern in Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Lublin und in den KZs Bergen-Belsen, Theresienstadt, Buchenwald und anderen zeigen aber, wie viele Handlanger Hitler am Ende zuarbeiteten, weil sie der Überzeugung waren, in seinem Sinne zu handeln. Unmittelbar nach ihrer Befreiung durch die Engländer berichtete die Jüdin Charlotte Gruno am 15.04.1945 der BBC über ihre Inhaftierung im Konzentrationslager Auschwitz. Hier spricht Charlotte Gruno, eine Berliner Jüdin. Genau vor zwei Jahren bin ich verhaftet worden und von der Gestapo mit 750 Leuten nach Auschwitz gebracht worden. Da wir ein arbeitsfähiger Transport waren, wurde ein großer Teil von uns gerettet. Gleich am Bahnhof wurde man sortiert in arbeitsfähig und in nicht arbeitsfähig. Frauen mit Kindern und Männer, die Krankheiten oder irgendwelche Gebrechen hatten, wurden auf Autos geladen, von denen wir nicht wussten, wohin sie fuhren. Im Lager selbst hörten wir dann erst, dass diese Leute alle in das Gas gegangen sind. Eine Sache, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man nicht diesen schrecklich roten Himmel tagtäglich vor sich gesehen hat und gewusst hat, dass dort nicht nur kranke, sondern blühende junge Menschen, die ein kleines, winziges Fleckchen am Körper hatten, hingegangen sind. Jede Woche wurden sogenannte Sortierungen durchgeführt. Das war ein stundenlanger Appell. Die Leute mussten stundenlang vor den schrecklichen Blocks stehen. Dann kam der Arzt, Hauptsturmführer Mengele, und machte mit einer Handbewegung einem Leben, das ihm nicht gefiel, ein Ende. Er sortierte die Menschen nach Nummer 1 und Nummer 3 und Nummer 5. Sie mussten aus der Reihe treten, wurden auf Block 25 gebracht. Block 25 war der Todesblock. Von dort aus gingen die Menschen am Abend, wenn alles dunkel war, nur der Stacheldraht brannte, auf Autos geladen, in den Kamin. Man hörte sie schrecklich schreien und dann war auf einmal Schluss und man sah hoch am Himmel eine blutrote Flagge aufsteigen. Die Lebensmöglichkeiten für das Gros waren so schwer, dass nach kurzer Zeit die Leute an Abmagerung einfach umfielen und nicht mehr weiter konnten. Ein Hospital gab es nur für Leute, die irgendeine Protektion hatten. Die anderen mussten am Block ihre Krankheiten durchstehen. Wer nach der Krankheit zu schwach war zur Arbeit, wurde bei der nächsten Sortierung aussortiert und ging auch dorthin, wo Tausende und Abertausende von jungen Menschen geblieben sind. Die Arbeit war so schwer, dass wenige von ihnen sie aushielten. Die Frauen arbeiteten in Steinbrüchen und beim Häuserabriss, immer draußen im Freien, bewacht von Posten und sehr scharfen Hunden. So wie sie nicht mehr weiter konnten mit ihrer Karre, wurden sie geschlagen. Man sagte ihnen auf, du musst weiter. Und mit aller Kraft, man wusste, worum es ging, schleppte man den Stein oder diesen Karren noch bis zum Tor. Man kam meistens abends noch gerade durch das Tor zum Einmarsch und dann fielen die Leute um und waren tot. Heute sind wir glücklich, dass wir alles hinter uns haben und wir wissen nicht, wie wir jemals den Befreiern, unseren Befreiern danken sollen. Wir wissen nur, wenn wir rauskommen, dass wir das alles, was wir hier erlebt haben, in die Welt hinausschreien müssen. Denn anders kann man nicht leben. Die Menschen, die das jetzt hören, werden vielleicht glauben, wir sind nicht mehr ganz normal. Aber wenn man anfängt zu erzählen, dann ist es so grausam. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Es gibt so schreckliche Sachen, die man erlebt hat, dass man keine Worte findet, sie zu schildern. Und jemand, der nicht dabei gewesen ist, der wird das gar nicht begreifen, wie furchtbar immer wieder diese rote, leuchtende Flamme in unserer Erinnerung steht. Wenn wir heute die Sonne untergehen sehen, denken wir an den Kamin in Auschwitz, der Tausende von Menschen hingerafft hat. Und man musste zusehen, man war so verzweifelt, man ballte die Hände in der Tasche und konnte nichts dazu tun, weil man geknechtet und gefoltert war. Und nur, weil man als Jude nach Auschwitz gekommen ist, weil man das furchtbare Unglück hatte, als Jude geboren zu werden. Kein Verbrechen hat man weiter begangen, sondern nur als Jude ist man eben auf die Welt gekommen und als Jude ist man dort in den Kamin gegangen. Hinter dem Holocaust stand ein System, das auf Hitlers Vernichtungsparolen basierte. Und dies zu keinem militärischen oder politischen Zweck, sondern zu einer persönlichen Befriedigung. Insoweit gehört er nicht mit Alexander und Napoleon zusammen, sondern etwa mit dem Frauenvertilger Kürten und dem Knabenvertilger Hamann, nur mit dem Unterschied, dass er fabrikmäßig betrieb, was sie handwerklich verübten, sodass seine Opfer nicht nach Dutzenden oder Hunderten zählten, sondern nach Millionen. Er war ganz einfach ein Massenmörder, stellte Sebastian Haffner in seinen Anmerkungen zu Hitler lakonisch fest. Es war der Großteil des Militärs, der durchaus mit Distanz und Zweifeln mit den braunen Machthabern von Anfang an paktiert hatte. Man hatte durch sie wieder an Bedeutung und Gewicht gewonnen, das, was man durch Versailler Vertrag und Republik verloren hatte. aber es war auch das Militär, aus dessen Reihen sich früh entscheidender Widerstand regte. Ludwig Beck, seines Zeichens General der Artillerie und als Generalstabschef zusammen mit anderen für die Aufrüstung des Heeres zuständig, gehörte zu diesen frühen Mahnern. Man könnte sagen, dass er nach der Devise lebte, irgendwann hört der Glauben auf und fängt die Überzeugung an. Er hatte in der Reichswehr und in der daraus hervorgegangenen Wehrmacht eine makellose Karriere hingelegt. Und er stellte aufgrund seiner Prägung durch seine Herkunft aus einer alten Offiziersfamilie die Bedeutung der Kriegerkaste nicht in Frage. Nichts sprach deshalb für sein späteres, sowohl hellsichtiges als auch entschiedenes Vorgehen am Zenit seiner Laufbahn. Als er bei einem konspirativen Treffen im November 1937 in der Reichskanzlei mit anderen ranghohen Offizieren von den Kriegsplänen Hitlers erfuhr, erlebte er eine Art Katharsis und traf eine folgenschwere Entscheidung. Es war ein lebensgefährliches Wagnis, in dieser Zeit Kritik am Regime zu üben oder gar zu einem Entscheidungswechsel anzuregen. Mitdenker und Mitgestalter waren in diesem System nicht gefragt. Von daher ging Beck ein großes Risiko ein, als er andere hochrangige Kollegen dazu zu überreden suchte, sich Hitlers Vorhaben zu widersetzen. Alle aufrechten und ernsten deutschen Männer in staatsverantwortlichen Stellungen müssen sich berufen und verpflichtet fühlen, alle erdenklichen Mittel und Wege bis zur letzten Konsequenz anzuwenden, um einen Krieg gegen die Tschechei abzuwenden, der in seinen Auswirkungen zu einem Weltkrieg führen muss, der das Ende Deutschlands bedeuten würde. Die höchsten Führer in der Wehrmacht sind hierzu in erster Linie berufen und befähigt. Denn die Wehrmacht ist das ausübende Machtmittel der Staatsführung in der Durchführung eines Krieges. Es stehen hier letzte Entscheidungen für den Bestand der Nation auf dem Spiel. Die Geschichte wird diese Führer mit einer Blutschuld belasten, wenn sie nicht nach ihrem fachlichen und staatspolitischen Wissen und Gewissen handeln. Ihr soldatischer Gehorsam hat dort eine Grenze, wo ihr Wissen, ihr Gewissen und ihre Verantwortung die Ausführung eines Befehls verbietet. Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Handlungen. Sein Vorschlag, dass die Generalität geschlossen zurücktreten solle, stieß, man ahnt es schon, auf wenig Gegenliebe. Zum Rücktritt war man nicht bereit, auch wenn man sich durchaus kritisch gegenüber Hitlers Plänen zeigte und sich darüber einig war, dass ein tatsächlicher Krieg eine Katastrophe sei. Als auch noch Hitler von diesem Treffen erfuhr, erkannte Beck die Aussichtslosigkeit seines Unterfangens und trat am 18. August 1938 zurück, indem er um die Enthebung seiner Stellung und aller seiner Dienstgeschäfte bat. Hitler, der einen Skandal und damit einhergehende Fragen und Recherchen fürchtete, vor allem aber die Offenbarung seiner Kriegspläne, bat Beck, die Demission zu verschweigen, und dieser tat ihm den Gefallen. Generaloberst Ludwig Beck AD sollte das Dritte Reich nicht überleben. Der ehemalige hohe Offizier lebte in dem von ihm verhassten Regime ein zurückgezogenes und privates Leben. Seine alten Kameraden, die in dem zum tausendjährigen Reich glorifizierten Staat Karriere machten und im Laufe des Zweiten Weltkrieges alle ihre Ideale und Ziele verloren, würden zu ihm den Kontakt nie abreißen lassen. Er wurde Teil eines hochgeheimen Verschwörerzirkels, der am 20. Juli 1944 mit seinem führenden Kopf, dem Obersten Klaus Schenkgraf von Stauffenberg, die Tat wagte. Es schienen viele tiefschwarze Schicksale am Werk gewesen zu sein, die dieses Attentat auf den Führer Adolf Hitler misslingen ließen. Ludwig Beck, der nach dem Tod Adolf Hitlers als Staatsoberhaupt vorgesehen war, bat in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 als altgedienter Offizier um die Möglichkeit, sich selbst zu richten. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Der erste Schuss schlug fehl und verletzte den verzweifelten Mann nur. In Todesangst und unter Schock soll er gemurmelt haben: »Ist es denn schon losgegangen?« Eine grauenhafte Szene entspann sich darauf. Der Schwerverletzte versuchte noch einmal nach der Waffe zu greifen und wurde gleichzeitig von seinem ehemaligen Kameraden, Generaloberst Friedrich Fromm, der das Todesurteil verhängt hatte, gefühllos angeherrscht, sich mit seinem Vorhaben zu beeilen. Auch der zweite Schuss ging fehl. Noch immer war der Gequälte am Leben. Nach ein paar Momenten, die sich ins Unendliche zu dehnen schienen, wurde er endlich in einen Nebenraum geschleppt. Ein erster Feldwebel erklärte sich außerstande, die Tat zu vollbringen. Erst ein zweiter schaffte es, die entsetzliche Tat zu Ende zu bringen. Es ist eine Gesellschaft der furchtbar Gescheiterten, die Beck in den Tod begleiten. Akte der Selbstaufgabe und Selbstopferung, die von dem Glauben an eine gerechtere und freiere Welt getragen waren. Dieses Hörbuch wird in Teil 2, die Jahre von 1939 bis 1945, fortgesetzt.